Hallo zusammen, Captain M hier. Bevor es gleich losgeht mit unserem großen Jahresrückblick 2015, möchte ich die Gelegenheit einmal beim Schopfe packen, um mich bei euch oder bei Ihnen, je nachdem, welche Ansprache da präferiert wird, zu bedanken. Ja, ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen untergegangen ist im Zuge der großen Spieleflut, die wir da besprochen haben. Und an dieser Stelle nochmal danke. Danke für regelmäßiges Zuhören unseres Podcasts. Ich kann ja immer die Statistiken einsehen und unterschiedliche Quellen belegen, dass wir doch eine ganz gute, gut gefüllte Schulklasse zusammenbekommen und das in regelmäßigen Abständen. Und das ist schön. Und auch der YouTube-Kanal ist expandiert. Wir haben doch so den einen oder anderen oder die eine oder die andere Abonnentin dazu gewonnen. Das freut mich wirklich und ist natürlich auch Motor, da weiterzumachen. In diesem Sinne, danke von mir, aber auch von den Kollegen und nun viel Spaß mit unserem Jahresrückblick 2015. The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this? Cowabunga! Ja, die Spekulatius sind vom Tisch, die Flips, die Chips und Nüsse, die stehen parat. Herzlich willkommen, ja, herzlich willkommen und frohes Neues zum Podcast, eurem Podcast für Computer- und Videospiele namens Cowabunga Play. Mein Name ist Captain M, bei mir habe ich zwei Experten ihrer Zunft, zum einen die Kati. Die Kati. Die Kati. Die Kati. Und den 16-Bit Malo. Malo. 16-Bit Malo. Malo. 2016 habe ich mich dazu entschieden, mein Image ein bisschen zu ändern. Das ist gut, denn wir gehen neue Wege in diesem Podcast. Es gibt einen Jahresrückblick. Ja, das werdet ihr sagen, das ist ja nichts Neues, kein Problem. Da wir allerdings so viele Titel haben, haben wir uns Hilfe geholt, nämlich die internationale bzw. die regionale Fachpresse ist mit dabei. Bei dem einen oder anderen Spiel gibt es Pressestimmen. Ja, finde ich immer gut. Können wir darüber diskutieren. Und lasst uns anfangen. Und womit fängt das Jahr an? Eins. Im Januar ist's dunkel und kalt. Ein frischer Wind fegt flink durch den Wald. Der Januar beginnt frisch und freundlich mit einem Pilz namens Captain Toad und dem Treasure Tracker. Ja, kleines, aber feines Puzzlespiel, basierend auf einem Level aus 3D World Super Mario. Kam wohl so gut an bei euch, dass ihr euch ein Spiel gewünscht habt. Nur mit Captain Toad und ja, seiner Puzzlei. Sieht sehr niedlich aus. Also sind so isometrische Level, wo man Toadette rettet. Toadette übrigens auch ein schöner Name. Toadette. Oder Toilette. Oder Toilette. Oder Toadette. Ja, sehr gut. International übrigens, Eurogamer sagt, etwas kurz, etwas simpel, aber es muss ja nicht immer das nächste große Epos sein. Manchmal tut es auch ein gut durchdachtes Puzzlespiel. Und damit haben sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Empfehlt. So sieht's aus. Netter Nintendo-Titel. Nett. Genau. Nett, sehr nett ist das Spiel Tengami. Ein Indie-Spiel, was so viel bedeutet, jedem Ende wohnt ein Anfang inne. Klingt wie ein Schlagersong. Ja, oder ein Hermann Hesse-Gedicht. Du Kulturbanause. Ja, bedient sich einer Optik von diesen Aufklappbüchern, so sogenannten Pop-Up-Büchern. Ja, habt ihr das früher als Kind vielleicht gehabt? Das klappt man so auf und sieht schön aus. So sieht das Spiel aus, ist ursprünglich für iOS entwickelt worden und ist im Grunde ein Rätselspiel, wo man einen kleinen Samurai durch das feudale Japan lenkt und puzzelt. Schön, schön. Sweet. Huja! Machen wir weiter mit Tristoy. Einer der vielen und zahlreichen Indie-Plattformer, die in diesem Jahr erschienen sind, ein 2D-Plattformer. Böser Imperator entführt Prinzessin. Ja, in eine Festung voller kleiner Fallen. Und das Witzige daran ist, das Spiel ist nur im Koop spielbar. Und 4Player sagt, gibt 39 Punkte und sagt, mangelhaft, hässlich, einfallslos und überflüssiger Plattformer. Diese Qualität braucht 2015 niemand mehr. Harte Worte. ein ordentlicher Auftakt. Ja, aber so langsam kommen wir in höhere Regionen. Ich würde mal sagen, DSA Blackguards 2 ist wohl ein gutes Spiel, denn Dedalic kann einfach Spiele programmieren. Es ist die Fortsetzung vom ersten Teil, logischerweise. Und da geht es wieder, ist wieder ein wilder Strategiemix mit Rollenspieleinschlag und vielen Hexfeldern. Ganz also vielen DSA, Hexfelder. Das schwarze Auge. Und erinnert ein bisschen an Banners Saga. Nicht vom optischen her, aber das rundenbasierte Kampfsystem und ja, im Stil von Hexfeldern etc. Das geht schon so in etwa in die Richtung. Ja. Und hat satte 82% von der GameStar bekommen. Ja, nicht unser Genre, denke ich. Oder vielleicht eher dein Genre, liebe Kathi, aber und das jetzt nicht so. Nee, nee. Wir sagen nein, aber sagen wir auch ich nein. Ich sage vielleicht ja. Das musst du ja wissen. Ja, ne? Das sehe ich dann. Das überrollt mich jetzt hier, diese Worte. Resident Evil Remastered. Ja, Remastered. Da steht da steckt das Wort Master drin. Jetzt bin ich gespannt. Ja, und das hat auch seine Berechtigung, denn das ist ein meisterhaftes Spiel. Das basiert ja auf dem Remake von Resident Evil, der damals exklusiv für den GameCube rauskam, jetzt endlich auch für die anderen Konsolen der Welt, dass sich alle daran erfreuen können. Das hat mal gezeigt, oder Capcom zeigt da, wie Square es machen sollte und aber nicht tun wird, ein Spiel wirklich von der Wurzel auf neu zu designen und doch dem Kern treu zu bleiben. Fantastisch. Und das Remastered ist halt nochmal auf HD auflösendere Grafiken getrimmt. Ist halt Resident Evil 1, nur in besser. Ja, hoffentlich, denn die Presse war sich da nicht so einig. Die GameStar hat zum Beispiel nur 64% gegeben und sagt, spielerisch angestaubter Klassiker. Die GameStar waren ja auch die, die Resident Evil 1 damals abgestraft haben mit 60 Punkten, weil Ladebildschirme bei jeder Tür und nicht speichern überall, wo geht und überhaupt zu brutal. Tja. GameStar ist kein Gradmesser für irgendetwas. Für irgendetwas. Ja. Eurogamer sagt nämlich, ist empfehlenswert. Gamers Global gibt 7,5, also. Von 10. Von 10. Ist ja. Okay. Ist okay. Also. Ist schon ein schöner Klassiker. Müssen wir mal nachholen, ne? Ist mir zu schwer. Ich hab's ja schon gespielt, aber. Du hast schon gespielt. Ich hab das für GameCube zu Hause. Aber die Zombies, die sind einfach zu stark. Die sind inzwischen stärker als ich und da spiele ich lieber nicht mehr. Das ist traurig. Ich mag es nicht, umgeschubst zu werden von Zombies. Na gut. Gucken wir uns lieber Void Destroyer an, bevor es hier zu schwer wird. Ein Weltraum-Echtzeit-Strategiespiel. Ein Indie-Spiel. Was den unwahrscheinlich cleveren Kniff hat, dass man zwischen einer Taktik und einer manuellen Ebene bzw. einer Echtzeitstrategie-Ebene wechseln kann. Und ich habe überhaupt keine Ahnung von dem Genre, darum musste ich mal wieder auf die Fachpresse zugreifen, die sagen nämlich, also 4Players sagt, 80% mit sagt gut, mag das Spiel, umfangreich, taktisch und bockschwer. Oh, Void Destroyer überzeugt mit coolen Kämpfen und groß angelegte Echtzeitstrategie im Weltraum. Und die werden es wissen. Für Fans, für euch. Nochmal Strategie, nochmal Echtzeit, Rise of Nations, nein, Grey Goo. Grey Goo wird als Spiel präsentiert, was Freunde von Rise of Nations oder eben Command & Conquer sich mal anschauen sollten. Die GameStar sagt, ein Anti-Starcraft, finde ich cool, weil das Spiel bietet wenig Strategie und viel mehr brachiale Gewalt. Ja, brutale Echtzeit-Strategiekämpfe ohne groß nachzudenken, sondern da geht es ums Klicken und um die Kämpfe. Ja, und eine interessante neue Spezies, die eingeführt worden ist. Neben zwei langweiligen Standardrassen gibt es die namensgebenden Grey Goo, ein Schleimkollektiv, das interessante Möglichkeiten der Einheitenbildung und Maßnahmen zur Zerstörung der Feinde bietet. Donnerwetter. Schleimiges Vergnügen. Sehr gut. Empfehlenswert, sagt. Ja, wer auf Schleim steht, der muss zugreifen. Batman! What happened? Are you okay? He slimed me. Zugreifen solltet ihr auch heutzutage, aber nicht im Januar, zu Raven's Cry. Ein interessantes Spiel von Topware Interactive. Kennen Freunde der Two Worlds-Reihe? Ja, Two Worlds, das Gothic Pendant, auch aus deutschen Lande. Der zweite Teil war nicht schlecht und ja, mit Raven's Cry haben sie mal versucht, noch andere Wege zu gehen. Sie wollten einen Mix aus der Assassin's Creed-Reihe sowie der Gothic-Reihe schaffen und sind wohl grandios gescheitert. Grandios, weil das Spiel technisch unterirdisch war, die Synchronisation war furchtbar, die Welt war vollkommen leer, es war eine große Backburg. Wir gucken uns das Spiel nochmal an, aber erst ein paar Monate später. Zwinker, Zwinker. Ja? Du hast gar nicht gezwinkert, du hast das nur gesagt. Ich habe gezwinkert. Das klingt nur halb so cool. Ich habe gezwinkert. Du musst mich doch auch richtig anschauen, ja? Auch wenn es dir schwerfällt. Das ist unangenehm. Ja. Der nächste Titel auf unserer Liste. Saints Row, Get Out of Hell. Ein großes Standalone-Add-on zur Saints Row-Reihe. Habe ich noch nicht gespielt, obwohl mich die Reihe ja sehr interessiert, aus dem einfachen Grunde, man kann die Kleidung nicht wechseln. Ja. Warum das denn nicht? Weiß ich nicht. Es bietet alles, was ein Saints Row bietet, eine große Welt, viele Waffen, jede Menge abgefahrene Action. Aber man hat festgeschriebene Charaktere, nämlich Johnny und Kinsey, die kennt man aus den älteren Teilen. Und ja, die kann man wohl nicht wirklich einkleiden, so wie man das möchte. Skandal. Ärgerlich. Ja. Ja, so Sachen, die ich nicht begreifen kann, wenn etwas gut läuft und etwas wieder gerade von den Fans gewollt ist und was Besonderes ausmacht an dem Spiel, dass man das dann wieder mal rausnimmt. Das ist mir, für mich ist das nicht ganz verständlich. Ja. Mysteriös. Wir werden es nie erfahren. Wahrscheinlich. Das war die Mystery Spooky Hymne. Um das zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Gut. Nicht so, als wenn ich sie nicht technisch noch hinzufügen könnte. Nein, das wirkt nicht authentisch. Na gut. Remastered, die zweite. Grim Fandango. Neuauflage eines Klassikers. Ja. Wir haben es noch nicht gespielt. Katja und ich. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht, wieso wir es immer noch nicht gespielt haben. Weil wir so viele andere Sachen zu spielen haben. Hat auch nicht... Also hat teilweise schlechtere Kritiken bekommen, da die das Remastered nicht unbedingt so ganz ersichtlich ist. Also optisch hat sich da nicht viel getan zum Vorgänger, aber ich finde, solche Sachen sind jetzt nicht unbedingt, also empfinde ich jetzt auch nicht unbedingt als schlimm. Ich erwarte jetzt eigentlich auch gar nicht ein aufpoliertes Spiel. Ich will ja im Grunde nochmal das Spiel sehen, so wie ich es damals gesehen habe, minimal veränderte Optik. Ich kann teilweise auch nicht verstehen, wenn man sich über die über das Spieldesign oder die also darüber echauffiert, dass beispielsweise wie wir eben gerade gesagt haben bei Resident Evil oder so, dass da Ladezeiten und sowas immer noch lang sind. Also was ich meine, mein Gott, das ist, also ich finde das jetzt auch nicht unbedingt so schlimm. Also Remastered, es ist ja nun kein neues Spiel. Es ist, das ist immer die Frage, was erwartet man eigentlich, wenn man es dann bekommt. Und also solche Kritikpunkte würde ich jetzt auch nicht unbedingt als verständlich hinstellen. Also wir haben es und wir werden es auch noch spielen. Warum wir es noch nicht gespielt haben, wissen wir nicht. Wir haben immer noch Hoffnung, dass es ein gutes Spiel sein wird. So wie ich es zumindest in Erinnerung habe. Ja, das wird schon. Das wird schon. Der erste äußerst heikle Titel auf unserer Liste, weil hier in Deutschland nicht erhältlich ist, ein Spiel namens Dying Light. Dürfen das denn überhaupt erwähnen? Kauft euch Dying Light, kauft es euch. Wir werben uns hiermit ausdrücklich. Wir muntern alle Leute auf, sich Dying Light zu erwerben. Ja, wir verlinken das noch auf diversen Einkaufspages, die wir euch ans legen wollen. Alle Daumen hoch für Dying Light. Der neue Kurs von Kawabunga Play ist Kontroversität in diesem Jahr. Ja, und Fax Establishment. Ja, und darum ist Dying Light auch ein super Spiel geworden, welches in einer neueren Version nochmal erscheint dieses Jahr mit neuen Spielszenen, besserer Grafik und Performance, die verbessert wird. Und man hat Buggies und Flammenwerfer. Ja, das hatte man damals noch nicht. Trotzdem hat es ganz solide Kritiken bekommen. Es ist im Grunde Mirror's Edge mit Dead Island. Ja, gepaart ergibt eine brisante Mischung des Zombies-Schnetzelns. Ordentlich, ordentlich brutal. Aber unterhaltsam. Und wir nähern uns dem Ende vom Januar. Das ging ja recht fix, würde ich meinen. Und da kommt der erste Kracher, der wirkliche Kracher in diesem Jahr. Für mich persönlich, Life is Strange beginnt. Die erste Episode kam raus und ja, da werde ich sicherlich nochmal im späteren Verlauf des Podcasts drauf zu sprechen kommen. Ich kann nun schon verraten, es ist ein wirklich gutes Spiel. Spoiler! Im Februar, da regnet es doll. Das Wetter ist hier meistens nicht toll. Ja, auf den Januar folgt, so sagt man zumindest langläufig, der Februar. So sagt man, ja. Und der startet mit einer Reihe von Spielen, die mir alle nichts sagen. Und den Anfang davon, den macht ein Titel namens Apotheon. Apotheon oder Apotheon, wie man auch ihn immer aussprechen mag, ist ein Spiel von dem kleinen Indie-Studio Alien Trap. Ein kanadisches Studio, besteht aus zwei Personen. Und es ist ein Spiel, welches man dem Genre des Metroidvania-Konzeptes zuordnen kann, mit einer ganz hervorragenden, ganz famosen Optik, die sich auf griechische Vasenmalerei bezieht und auch ja, genauso aussieht wie die Malereien, die ihr auf griechischen Vasen seht, weil man sie ja so oft sieht. Ja. Sieht wirklich fantastisch aus, ist recht brutal auf seine minimalistische Art und Weise. Man spielt dort ja, einen Herkules-ähnlichen Krieger, der den Olymp von im bester God of War-Manier von den bösen Göttern befreit. Und sieht toll aus, soll sich toll spielen. Und hat auch dementsprechende Punktzahlen eingeheimst. 4Players gibt 82%, sagt, stilvolle Aufmachung und taktische Kämpfe prägen das Abenteuer auf dem Olymp. Eurogamer empfiehlt das Spiel, ein kleines Side-Scroller-Meisterwerk in der Optik antiker griechischer Keramik. Ein Aufbegehren der Menschen gegen die Götter. Klingt doch gut. Ich finde, das klingt, also das Blödsinn wäre, aber... So sind Geschmäcker, nicht wahr? Verschieden. Es sieht total genial aus. Ich habe das jetzt auch erst gerade in der Vorbereitung gesehen und ich war überrascht, dass mir jetzt das aufgefallen ist. Ist sofort auf meine Steam-Wunschliste gekommen. Zwinker, zwinker. Ja, ja. Muss ich haben. Ich sehe gerade, das sieht wirklich ziemlich cool aus. Ich möchte meine vorangegangene Aussage revidieren und sagen, mal gucken. Ich bin ja offen für alles. Ich bin ja keiner, der nicht mit sich reden lässt, wenn es um Meinungen geht. Dafür bist du bekannt. Dafür bin ich bekannt und denke ich mir auch beliebt. Ähnlich beliebt ist vielleicht das nachfolgende Spiel Death Trap bei den Spielern. Das ist meines Wissens nach so eine Art Prügelrollenspiel. Ja, ja, fast. Also eher ein Tower-Defense-Strategie-Mix mit Action-Rollenspiel-Elementen. So meine ich das doch. Ja. Gehört zu haben. Ja, keine Ahnung. Wieder etwas für mich. Ja, keine Ahnung, ob es bei der Spielerschaft gut angekommen ist. Wahrscheinlich schon. Sonst wärst du nicht auf dieser Liste. Ja, auf der Liste steht allerdings hier auch noch Grow Home. Oh ja. Grow Home, meine erste Enttäuschung in diesem Jahr. Ubisoft hat ein bisschen Geld locker gemacht und die Reflection Studios gegründet. Ein kleines Projekt für Indie-Spiele, wenn man das so möchte, wenn man das so sagen kann. Naja, sehr unabhängig irgendwie besondere Ideen mal auf die virtuelle Leinwand zu bringen. Man spielt dort einen kleinen Roboter namens Bud, B-U-D genannt, der eine Ranke nach oben klettern muss. Das Ganze ist so ein bisschen open-worldig angelehnt und sah ja erstmal schick aus, fand ich. Fand ich gar nicht. Ja gut, da sind Geschmäcker mal wieder verschieden. Dein Geschmack ist sehr oft sehr verschieden. Genauso wie deiner scheinbar. Nein, ich springe nur mit dem Strom. Ah, das, ja. So, wo war ich jetzt? Tja, Ich wollte sagen, dass Bud ja diese Ranke hochklettern wollte und man jeden Arm einzeln steuern kann, beziehungsweise dass er sich festhält. Und das war auch der Casus Knactus, wie man weitläufig sagt. Naja, so, so ähnlich. Wie sagt man? Causa Belli. Der Casus Knactus. Griechische Vasenmalerei. Der Casus Knactus? Knaxus. Knaxus. Ja, Casus Knactus ist alles das Gleiche. Das war auch der Casus Knactus an der Geschichte, denn das war auch das Problem. Ja, danke. Das war auch das Problem an der Geschichte, denn das hat nicht gut funktioniert, fand ich. Und das sollte es, glaube ich, auch nicht. Es sollte sich so ein bisschen glitchy, buggy anfühlen und damit so seine vermeintlichen Indie-Status zementieren, ging gar nicht auf. Ich bin aber der einzige Mensch scheinbar, der das so gesehen hat, denn es hat durchgehend eigentlich recht gute Bewertung bekommen. 4Players schreibt beispielsweise, kurz, aber faszinierender Kletterausflug in eine außerirdische Bergwelt. Ja. Du liest das so gehässig vor. Das wollte ich gerade sagen. Was? Du zwingst ja damit schon... Das ist schon in meiner Meinung. Das ist doch überhaupt völlig neutral vorgetragen. Ja, oh, eine tolle Erfahrung für mich als Redakteur. Na gut. Dann sage ich mal, was Computerbild.de schreibt. Ja, die schreiben zum Beispiel, wunderschön und erfrischend, unaufgeregt. Go home, weck den Erweckergeist und die Lust am Erforschen. Bud gehört zu den sympathischsten Figuren der jüngeren Vergangenheit und trägt das Spiel über Schwächen in der Steuerung hinweg. Ein großer Indie-Spaß, der eindeutig auf eine größere Bühne gehört. Ja. Also unser Fazit, grow home, go home. Oh. Was für ein Wortspiel. Und das wird auch das letzte sein, dass mir diesen Abend einfallen wird. Ganze Pulver schon verschossen. Absolut. Ja, das im Februar. Captain, dann erklär mir nochmal, warum ein Spiel wie Sunless Sea auf dieser Liste hier stehen muss, dass wir uns jetzt damit beschäftigen müssen. Ja, zum einen, weil 4Players 90 Punkte gibt und sagt ausgezeichnet, das Erforschen eines unheimlichen Ozeans im Inneren der Erde ist erzählerisch einzigartig und spielerisch packend. Ja, ist so eine Mischung aus Pirates, ne, also man segelt mit einem Schiff durch die Gegend, allerdings spielt es in einem Cthulhu-artigen London, in einem unterirdischen London. Also London ist durchzogen von einem unterirdischen See, den man quasi bereist. Und das Spiel erzählt sich, und jetzt kommt's, über sehr, sehr viele Dialoge, allerdings nur in Textform. Gigantische, große Textdialoge, die dazu aber die Möglichkeit bieten, Entscheidungen zu fällen. Und diese Entscheidungen sollen sich wohl so stark auf das Spielvergnügen auswirken, dass die Spielerschaft einhellig meint, das Spiel ist ein fantastisches Spiel und gehört zu den besten dieses Jahres. Ich habe selbst noch nicht gespielt, sieht erstmal nicht so besonders aus, wenn man sieht und wenn man den Ursprung kennt, nämlich ein Browserspiel namens Fallen London, da würde man erstmal meinen, so toll kann es ja gar nicht sein, aber ich habe jetzt wirklich schon von unterschiedlichsten Quellen auch gehört, dieses Spiel ist ein besonderes Erlebnis. Lassen wir mal so hingestellt. Vielleicht ist es so, vielleicht nicht. Hört. Ja. Ein Spiel, von dem sich Leute allerdings im Vorfeld schon etwas versprochen haben, weil es auch durchaus beworben worden ist als legitimer Left 4 Dead Nachfolger, Evolve. Mhm. Ein Koop-Shooter, wo man mit drei Freunden einen vierten Freund oder im Idealfall auch Feind jagt, der nämlich die Rolle eines Monsters übernimmt, das im Laufe dieses Gefechtes die Möglichkeit hat zu wachsen, eine Evolutionsstufe zu steigern. Evolvieren, ja. Eine Evolution. Für die Lateiner. Ja, das ist meistens dann auch der Causus Knaxus, den man da so hat an diesem Spiel. Denn es gilt es zu verhindern, dass man diese Evolutionsstufe steigt. Und am Ende ist man halt ein übermächtiges Monster, das dann seine Kollegen umnieten kann. Hat leider nicht ganz so die Fanbasis gefunden, weil das Spiel wohl langweilig war. Warum auch immer. Die Prämisse macht was her, meiner Ansicht nach. Ich wollte es selber auch spielen, war auch darauf ausgelegt, große Spielerschaften zu erreichen, weil sie bewusst auf hohe Hardwareanforderungen verzichtet haben. Hat aber nicht so ganz gefruchtet. Das Spiel ist ähnlich sang- und klanglos wieder verschwunden, wie es dann auch ganz. Leute spielen das gar nicht mehr. Es ist... der Staub der Zeit hat sich schon wieder über diesen Titel gelegt. Wir möchten euch das nur noch mal in Erinnerung rufen, falls ihr vielleicht noch Leute kennt, die das mal gespielt haben. Könnt ihr sie damit aufziehen? Ich habe diesen Titel schon wieder vergessen. Du gingst mir auch. Und das war einer, auf den ich mich wirklich gefreut hatte. Ja. Und dann kam er raus und ich musste feststellen, ja, ist gut, aber Gut, aber reicht. Du hast selber noch nicht gespielt. Aber ich es reicht mir. Ich sehe, wie andere es gespielt haben. Nicht mal das. Und trotzdem reicht es mir, das um eine Meinung darüber zu bilden. Das ist meine Gabe und mein Fluch. Cowabunga Play. Cities XXL. Großartiges Aufbauspiel. Das ist eine Lüge. Da kommt noch ein anderes Spiel, was wesentlich besser sein soll. Das ist so im mittleren Feld gelandet. Also nur Cities M. Ja, Lucius 2 The Prophecy. Lucius 2 The Prophecy. Ja, da könnt ihr euch zum einen mein Let's Play dazu anschauen. Oder mein Indie-Play. Da spielt man Satans Sohn. Und im Gegensatz zum Vorgänger Lucius 1 ist das kein Adventure, sondern ein Third-Person-Shooter, ohne dass man shootet, sondern mit übersinnlichen Fähigkeiten agiert, die allerdings nicht wirklich greifen, weil die Physik-Engine nicht funktioniert. Sie ist einfach ein Krampf und das macht das Spiel zu einem, ja, das verleitet mir den Spielgenuss. Das Spiel, muss man dazu sagen, ist extrem grausam. Der erste Teil ist ja gar nicht erschienen oder wurde zumindest von Steam Store aus dem Steam Store wieder entfernt. Der zweite Teil ist nochmal dreimal so brutal und es macht auch vor, das habe ich auch im Video durchaus dem Spiel angekreidet, Kinder nicht halt. Wirklich keine schöne Szenen, die man dazu sehen bekommt. Ich werde es auch nicht weiterspielen, weil das Spiel aber einfach ein Box ist. Leider. Ansonsten eine coole Idee. Satans Sohn muss Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise eliminieren. Ja. Faszinierend. Faszinierend. Ja, faszinierend finde ich die Bilder, die ich gerade sehe zu dem folgenden Spiel, The Escapists. Oh ja. Das kenne ich allerdings gar nicht. Das kennst du gar nicht? Nee, das kenne ich gar nicht. Da spielt man, ja, wie der Name schon ein bisschen suggeriert, einen Ausbrecher. Man versucht aus einem Gefängnis zu entkommen und muss sich dann Dinge craften oder Leute bestechen oder es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Also man muss sich in erster Linie in den Alltag oder den Alltag des Gefängnisses verinnerlichen und dann den richtigen Moment abpassen, um auszubrechen. So und den Alltag eines Gefängnisses kann man sich verinnerlichen, wenn man, was noch später kommt, Prison Architect gespielt hat. Ah ja, genau, das ist dann die logische Konsequenz. Das Jahr des Gefängnisses, könnte man auch sagen. Das ist wohl wahr, ja. Übrigens, The Escapist hat 93% positive Steam-Bewertung bekommen und das Ganze hat über 7000 Reviews. Also das ist schon eine stattliche Zahl, so im Vergleich. Populär. Populär. So, übrigens Indie-Pixel-Look, so muss man sich das vorstellen. Schönes kleines Spiel. Morningstar, Descent to Dead Rock. Ja, brauche ich gar nicht viel drüber reden. Ist hier drin, weil es ziemlich interessant aussieht aufgrund seines Artstyles. Es ist so ein düsteres Science-Fiction Point-and-Click-Adventure. Allerdings erzählt es sich über Standbilder und es geht einfach darum, dass man auf einem Planetenbruch landet und dort ein Mysterium aufklären muss, was wohl ja, recht spannend erzählt wurde. Kurz, gut, geht 3 Stunden und da muss man auch gucken, dass man es vielleicht für ein paar Euro bekommt. Dann kann man sich das mal durchaus anschauen. Ja, aber lassen wir das Schicksal entscheiden. Nächster Titel wäre dann demnach Hand of Fate. Großartig. Das war doch dieses Fantasy-Kartenspiel-Rollenspiel-Mix. Spiel. Mix halt. Shake hands. Okay, The Book of Unwritten Tales 2. Das hat ja dann im Februar die Early Access verlassen. Und ist dann. Hast du bei mir abgeschrieben? Wie? Nein, das habe ich mir gerade. Das weiß ich noch. Vom letzten Februar. Achso. Weil ich habe das gefollowt bei Twitter. Die Entwicklung dieses Spiels. Tja. Das ist doch. Da geht's doch. Genau das ist das. Ja, ne, also. Ach, das ist doch dieses von diesem einen Typen, der so beliebt ist. Und so ein Click and Point in so einem Comic-Look. Ja. So ein Point and Click, ja. Tim Schäfer. Nein. Okay, ja. Mehr habe ich. Ne, mehr kann ich nicht. Das waren also die Ansätze waren schon mal gut. Trumpfkarten. Also eine gute 4 bekommst du dafür jetzt. Ja, dann seid ihr dran, glaube ich. Ja, Nachfolger von Book of Unwritten Tales, wie der Titel vermuten lässt. Hat ein Fantasy-Setting, um das nochmal anzusprechen, und wurde bei Kickstarter finanziert. Waren relativ. Er bettelt, nicht finanziert. Wie man auch immer möchte. Es wurde. Also nur die Ausschmückung wurde erbettelt. Es war fertig, dann hat man Kickstarter gemacht, wollte noch ein bisschen mehr über normales Adventure hinausgehen. Und ja, und dann hat man eben auch den Preis erreicht oder den Betrag, den man gerne hätte, und hat das dann nur so ausgebaut. Ja. Mal gucken. Gespielt haben habe ich es noch nicht. Auch wieder eins auf der Liste, wenn man nicht durch ist. Ja, ähnlich übrigens auch unter dem Staub der Zeit begraben wie Evolve ist The Order 1886. Ein Flaggschiff-Titel für die PlayStation 4, was ja seinerzeit schon groß beworben wurde als Grafikbrett mit cineastischen Elementen, und streng genommen, oder nicht mal streng genommen, das ist es, das liefert das Spiel ganz genau, eine Art Third-Person-Film-cineastisches Adventure, angesiedelt in einem Steampunk-artigen London zur Jahrhundertwende, und man jagt Werwölfe, und das sieht ziemlich geil aus, aber ja. Ist spielerisch wohl jetzt nicht so der Hit gewesen. Klingt auf dem Papier ganz gut, sieht auch gut aus, aber darüber wohl nicht mehr. Und 4 Players hier 80%, nee, stimmt gar nicht, von wegen 80%, 59%, ein dickes, fettes Ausreichend. The Order sieht klasse aus, wird filmreich inszeniert. Aber das lineare, oftmals banale Spieldesign ernüchtert in den Gefechten, beim Schleichen und sinnlosen Interagieren. Schade um das Potenzial. Kann man wohl so stehen lassen. Und dann haben wir hier noch die Punktzahl der GamePro. Ja, 81%. Kann man 81%! Seid ihr bescheuert? Hör mir zu. Das kann man unter Umständen auch so stehen lassen. Das ist die Frage, was erwartet man von einem Spiel? Wenn ich mich nur anderthalb Stunden lang gut unterhalten möchte von einem schicken, netten Spiel, was ich danach nie wieder anrufe, ist das okay. Wenn ich dafür bereit bin, 60 Euro auszugeben, wenn ich das habe und machen möchte, ja, auch okay. Allerdings ist die Frage, ob dieses Spiel dafür wirklich ausgereicht hat, um die Franchise, die sie ja starten wollten, damit auch durchzuziehen. War das der Hit, den Sony sich erhofft hat? Wir werden sehen. Garantiert ein Hit, ein Treffer im wahrsten Sinne des Wortes, hat man mit Dead or Alive 5 Last Round gelandet. Im Gegensatz zu Dead or Alive 3, Extreme 3. Dieses Prügelspiel kam auch bei uns in Westwelt hinaus, in der westlichen Welt. Teil 5 der beliebten und ebenso berüchtigten Prügelspielreihe, knallharte Fighter und toughe Girls, die sich einander die Köpfe einschlagen in einem eigenwilligen Look und einer coolen Kampfmechanik, also einer der großen Kampftitel neben Tekken und Street Fighter. Deswegen nicht zu Unrecht schon bereits die fünfte Runde. Und Last Round sollte man vermutlich nicht allzu wörtlich nehmen, denn man sollte sich doch wundern, wenn dieser Goldesel nicht noch weiter gemolken wird. Aber die Brustphysik war schon peinlich, ne? Nein. Peinlich ist das, peinlich zu finden. Dann findest du die Gamezone peinlich, denn tolles Beat'em'up, aber peinliche Brustphysik. Wie schon gesagt, jedem das seine, und sich über sowas aufzuregen ist relativ borniert. In einer Gesellschaft oder in einer Videospielbranche, die sich über noch viel peinlichere Dinge definiert. Hatred. My name is not important. There came an echo. Ja, ein Echtzeitstrategiespiel, was ich eigentlich links liegen lassen würde, wenn es nicht ein nettes Feature hätte, nämlich die Sprachsteuerung. Man hat ein personifiziertes Team, da hat jeder so seine Rolle, und man ist jemand, der diesem Team Befehle gibt. Über eine Sprachsteuerung, die erstaunlich gut funktionieren soll. Finde ich mal interessant. Wahrscheinlich werde ich es mir kaufen, werde es ausprobieren und nach zwei Stunden, nicht mal nach einer Stunde sagen, nett. Aber gut, dass es solche Ansätze noch gibt. Ja, und schon wieder haben wir ein Resident Evil, nämlich Resident Evil Revelations 2. Der zweite Teil der Resident Evil Revelations Reihe, ja, wenn man so schon anfängt, dann bedeutet das, danach kommt nicht mehr viel. Da hat Capcom wieder versucht, ein wenig mehr die Horror-Roots und das Feeling der ersten Resident Evil-Teile einzufangen. Ist leidlich gelungen, das Spiel ist relativ in Ordnung, zumindest wenn man die davor gegangenen Teile als Maßstab nimmt. Wurde das nicht auch in Episoden? Das wurde in Episoden veröffentlicht, ja. Und kam dann als ganzes Package auch dann wieder raus. Das ist auch gut so. Ja. Und zu guter Letzt mal wieder ein Dragon Ball Spiel. Das ist beeindruckend, wie viele Spiele es von Dragon Ball schon gibt. Das ist, da kann die Call of Duty, da kann selbst die FIFA-Reihe einpacken. Jahr für Jahr wird hier teilweise wirklich gutes Material veröffentlicht. Problem ist nur, wenn man eins hat, braucht man eigentlich kein anderes mehr. Dragon Ball Xenoverse ist mal wieder ein Prügelspiel in der beliebten Dragon Ball Welt und hat mal wieder die Option, beliebte Geschichten nachzuspielen und teilweise neu zu spielen. Und ist absolut für Fans geeignet und die dies werden wollen. Und ein Spiel, was ich noch auf meiner 2015-Liste habe und eventuell auch noch nachholen möchte. So, so. Ja, hey, hey. Hey, Challa. Gib niemals auf, ich weiß, das Feuer brennt in dir. Im März, da kommen die Vögel zurück. Sie singen und bringen uns Freude und Glück. And now you're ready for a night on the town. Wir nähern uns dem Frühling. Der März 2015 hält wieder viele Spiele für uns bereit. Wir fangen an mit White Knight, von dem ich nur weiß, dass es ein Survival-Horror-Game ist. Genau, ein Indie-Spiel, ist inspiriert von Hitchcock- und Polanski-Filmen und vor allen Dingen von Alone in the Dark. Ich denke, am ehesten fällt das Spiel aufgrund seines interessanten Looks. Das ist so ein bisschen monochrom, schwarz-weiß gehalten und hat, ist eine Art, ist eine Detektivgeschichte. Man muss das Rätsel in einer Villa lösen. Hat durch die Bank eher ja, mäßige Kritiken bekommen. Superlevel beispielsweise schreibt, die Geschichte und das hochatmosphärische Szenario lohnen sich bis zum bitteren Ende. Und damit ist Superlevel eines der wenigen Ausnahmen, die das Spiel als wirklich gut auch in ihrem Test wegkommen lassen. Ansonsten eher mäßig. Naja, White Knight, Indie-Titel. Das nächste wäre Scream Ride. Ein, ja, Achterbahn-Aufbauspiel. Ein Coasterbauer, wenn man das so möchte. Da baut man nur Coaster mit, mit dem einzigen Ziel, die Dummies, die dort drin fahren, oder sind das Menschen? Weiß ich jetzt nicht. Sieht so ein bisschen wie The Sims auch aus vom Grafikstil, dass man die möglichst schön rausfliegen lässt. Ja. Pervers. Perverso. Perversico. Dann lieber Brustphysik. Die peinliche Brustphysik. Was nicht peinlich erscheint, ist das nächste Spiel Shelter 2, ein Open-World-Survival-Videogame, bei dem man eine Lux-Mutter spielt, ihre vier Jungen am Leben erhalten muss oder aufziehen muss. Die sehen echt süß aus. Im darwinistischen Überlebenskampf. Ist nicht jeder selbst der Nächste. Ja, aber nur die Mutter und die Kinder sind eine Einheit. Vorher war es der Dachs, jetzt ist der Lux. Habe ich noch eine Festplatte, den ersten Teil. Wird gespielt, verspreche ich euch. Hippie-Spiel. Assassin's Creed Rogue. Ja, auch da gibt es ein Video zu. Habe ich damals seinerzeit direkt aufgenommen. Es ist ein guter Teil, ein guter Assassin's Creed Teil. Und damit ist es allerdings in Anführungszeichen zu setzen, ist eher ein guter Black Flag Assassin's Creed Teil. Denn diesmal sind wir als Templer unterwegs und können wieder mit dem Schiff herumfahren, das ausbauen, Siedlungen einnehmen. Das, was man auch schon in Black Flag gemacht hat. Ja. Das, was man erwartet bekommt. Ja. Hotline Miami 2, Wrong Number. Ja, schwieriger Titel. Ich bin ja großer Fan des ersten Teils und Der zweite ist nicht schlecht, das auf keinen Fall, aber er ist zu weiten Teilen unfair, weil man einfach nicht sieht, wo die Gegner sich befinden. Da kann es gut mal sein, dass man einen Raum betritt und einfach aus dem Nichts erschossen wird. Oder man kann nur ahnen, wo Gegner sind und muss genau überlegen, wo schieße ich jetzt hin, wo könnte er stehen. Und dadurch, dass das Ganze ja immer wieder anders platziert ist, ist das nicht so einfach. Ich kann jetzt aber sagen, ich habe es vor kurzem erst durchgespielt, habe schweiß, nasse Hände gehabt und war völlig fertig am Ende des Spiels, aber habe es nicht bereut. Und es ist eine gute Fortsetzung, aber es ist eben auch nur eine Fortsetzung und eben nur ein gutes Spiel und kein sehr gutes, wie es bei Hotline Miami 1 der Fall war. Ein wirklich sehr gutes Spiel ist das nächste, nämlich City Skylines, eine Städteaufbausimulation. Und das ist eins der Spiele oder ein Spiel aus dieses Genres, was das Genre eben wieder belebt hat, was durchweg positive Kritiken bekommen hat. Man nennt es ja auch den SimCity-Killer. Nennt man es. Ja, nennt man es. Oder? Ich kann nur bestätigen, das Gameplay ist super. Es ist alles sehr, sehr, also es ist einfach zu bedienen. Man hat alles gleich parat, man findet sich gut ein. Man muss nicht erst lange gucken, bis man sich durch die Menüs klickt oder sieht, wo man was benutzen kann und wie man alleine nur irgendwelche Straßen oder sowas wieder ja, löschen, neu aufbauen kann. Also ich fand, es war absolut frustfrei. Und das ist bei solchen Spielen schon sehr wichtig, finde ich. Ja. Ori and the Blind Forest. Ein schönes Spiel. Wunderschön. Ja, es ist wirklich schöner Look. Zum Heulen schön, könnte man auch sagen, wenn man bei der GamePro angestellt wäre. Was wir nicht sind. Oder auch es stirbt in Schönheit und Langeweile. Für mich persönlich kein Titel. Sieht schön aus, da bin ich d'accord mit so ziemlich allen Leuten, aber... Aber alle lieben es, auch wenn es schwer ist. Ja gut, dann ist ja okay, aber ich nicht. Ja, schön ist es wirklich. Kommen wir zum nächsten. Sid Meier's Starships. Ja, wer auf Rundenstrategie im Weltraum steht, die nach einer 0815-Formel aufgebaut ist, der ist genau richtig dabei. Ja, gesagt. Man sagt auch Sid Meier's Schnarchchips. So sagt man. Genau so. Dann gehen wir mal schnell weiter zum nächsten. LA Cops. Ja, ein flotter Top-Down-Shooter, der in den 70er Jahren angesiedelt ist vom Setting her. Wir spielen Polizisten vom LA, also LA Cops sozusagen, ja, und müssen uns da ordentlich durch die Gegend ballern. Wollte ein bisschen Hotline Miami Konkurrenz machen, könnte man meinen, wenn man so sieht, aber das ist wohl nicht so geglückt. Sagen Blutfaktor vielleicht schon. Das mag aber auch schon das Einzige sein, ja. Und dass man mit zwei Polizisten spielt, ist ja schon, also man muss die bestimmt in bestimmten Richtungen halt doch platzieren, kann das halt dann auch noch ausnutzen, dass man eben nicht nur diese eine Person ist, wie beispielsweise in Hotline Miami, aber ist ja wohl meistens vorauszusehen, dass wenn so ein Top-Titel genannt wird als Beispiel oder als Vergleich, dass es seltenst dagegen anstehen kann. Ja, kommen wir zum nächsten. Battlefield Hardline. Battlefield Hardline. Eine harte Enttäuschung, könnte man auch sagen. Also, ja. Das Battlefield Grundkonstrukt zusammengestaucht auf eine klischeehafte, bizarre Cop-Geschichte, die holprig und merkwürdig anmutend erzählt wird und letzten Endes daran gescheitert ist. Tja. Kein... Hit. Schade. Leider. Ob das nächste ein Hit ist, weiß ich nicht. Breach and Clear, Deadline. Ja. Nein, ist es nicht. Also wer auf Rundentaktik steht mit Echtzeitelementen und gerne Special-Einheiten gegen, jetzt kommt's, Zombies antreten lässt, der könnte Gefallen an dem Titel finden. Ja, mehr weiß ich dazu nicht zu sagen. Reicht auch. Right. Right, ja, ein Titel, den ich auf diese Liste gesetzt habe, weil ich ihn für wichtig erachte, insofern, dass es doch so wenig Motorradspiele gibt. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Es wird Zeit für eine Renaissance der Motorradspiele. Ja, ob es das geworden ist, kann uns vielleicht 4Players sagen. Ride hätte das Gran Turismo für Motorräder werden können, aber die technischen und inhaltlichen Schwächen lassen Motorradfreunde ernüchternd zurück. 57%. Schade. Tja. Da vertraue ich mal den Kollegen. Wieder mal eine vertane Chance im Motorradbereich. Ja. Schade. Wirklich schade. Gut, vielleicht können die Nintendo-Experten jetzt bei dem nächsten Titel ihre Profimeinung zum Besten geben. Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars. Ja, die alten Feinde prallen wieder aufeinander. Schwarz gegen Weiß, gut gegen Böse. Wer ist der Gute, wer ist der Böse? Das entscheidet wohl jeder für sich selbst. Oder in diesem Fall Nintendo, denn Mario muss Donkey Kong wieder einmal Einhalt gebieten und ihn in klassischer Donkey Kong-Manier ja, aus der Welt kicken. Tja. Seine Prüfungen bestehen sozusagen, um das Ziel zu erreichen. Tja. Klassisches One-Screen-Gameplay, was ja aktuell wieder etwas populärer wird. Oder Nintendo macht aus der Not eine Tugend. Jedenfalls, ich würde fast schon sagen, Puzzlekost. Ja, und auch ihr da draußen findet es wohl gut, denn laut Metacritic und deren User-Score haben wir hier 7,5 schlanke Punkte von 10. Das ist gut. Mario Party 10. Ja, da ist er wieder. 10 Teile gibt es davon schon und das ist nicht einer zu viel. Mario Party 10 habe ich nicht gespielt, aber ist bestimmt gut. Ist bunt, einfach und irgendwie launig. Aber seine großen Zeiten scheinen nicht mehr wiederzukommen, sagt Eurogamer. Ja, das ganz große Problem, und jetzt erinnere mich wieder mal Mario Party 10, war, dass man nicht mehr wirklich gegeneinander auf einem Spielbrett unterwegs ist, sondern alle Figuren sitzen in einem Fahrzeug und man reist gemeinsam über das Feld und es wird per Zufall bestimmt, wer gegen wen und wo spielt. Und das lässt das ganze Spiel etwas willkürlich wirken, weil man durch eigenes Geschick oder eigenes Glück nur wirklich nicht mehr vorankommen. Ich erinnere mich wieder natürlich, ich habe es bei der Hock schon mal gespielt und muss sagen, es war nicht gut. Und im Gegensatz zu anderen Mario Partys hatte ich dann auch keine Lust, keine größere Lust, noch weitere Partien zu spielen, weil auch die Minispiele dann nicht so prickelnd waren. Also vielleicht wirklich eine große Ära, die sich dem Ende zuneigt. Trotzdem Grüße an Daok. Ja, Daok. Tja, trotzdem deprimiert es mich ein bisschen. Mich auch. Na dann schnell weiter. Discourse. Ja, Discourse, ein Indie-Survival-Game. Wow. Aber mit einem ordentlichen Adventure-Einschlag, so ein bisschen, sieht so ein bisschen comic-mäßig aus. Man könnte meinen, Don't Starve hätte als Pate stehen können, aber sieht dann doch ein bisschen niedlicher aus, noch comic-mäßiger. Das Spiel definiert sich übrigens eher über schwierige Entscheidungen, die man in Interaktion mit anderen NPCs trifft, und das hebt es so ein bisschen ab aus der Szene der Survival-Games. Ja. Das war schon. Ja. Das war schon. Es folgt das PS4-Exklusive Bloodborne. Ja, der geistige Nachfolger von Demon bzw. Dark Souls. Das viktorianische England musste diesmal her und es sieht wirklich gut aus. Kann man nicht anders sagen. Es spielt sich immer noch fordernd. Ein bisschen leichter soll es sein, sagen die Cracks. Hat aber durchweg einen Metascore von, und jetzt kommt es, 92%, hat Metacritic insgesamt gegeben und einen User-Score von 8,6 Punkten. Das ist ziemlich hoch gepokert und gesetzt, meine ich. Absurd. Absurd. Die Faszination dieser kompletten Spielart, dieser Reihe, wenn man so möchte, der inoffiziellen, wird sich mir niemals erschließen. Ich habe ja schon mal gedacht, ob wir mal beide nicht mal so ein Let's Play Dark Souls oder so machen. Das wäre witzig. Ach ja? Das wäre durch witzig. Ich glaube auch, dass das die Hörer und Hörerinnen da draußen gerne mal sehen würden. Ja, schreibt es in die Kommentare, wenn da durchaus eine positive Resonanz vorhanden ist, dann überlege ich mir das nochmal. Ein Kommentar meinen wir damit. Ja. Der reicht schon. Der reicht schon. Dann quälen wir uns, oder ich mich, aber ansonsten möchte ich das, also nein, nicht umsonst. Nicht umsonst, nicht für die Katz, sondern da muss auch schon ein Interesse vorhanden sein. Nicht für die Katz, von der Welt. Für einen Kommentar. Es bleibt spannend. Das letzte Spiel für den März ist Pillars of Eternity. Ein klassisches Rollenspiel, das sich allein über Kickstarter finanziert hat. Circa 4 Millionen US-Dollar hat die Kickstarter-Kampagne eingebracht. Das war zu dem Zeitpunkt eines der erfolgreichsten Kickstarter-Projekte. Ja, unglaublich. Ein bisschen habe ich reingespielt. Es ist, glaube ich, genau das, was man von so einem Spiel erwartet. Es spielt sich wie ein Baldur's Gate. Ein bisschen flotter, aber nur geringfügig, nicht zu modern. Sieht schick aus, aufgrund seiner minimalistischen Grafik. Und hat wahnsinnig gute Rezensionen und Kritiken bekommen. 4 Players 90 Punkte. Eurogamer herausragend. Modern, wo es wichtig ist, innovativ, wo es schon lange nötig war, altmodisch, wo es das Budget erfordert und echtes RPG durch und durch. GameStar 92% und so weiter und so fort. Ich gucke mal, ob ich den Metascore noch habe. Nein, habe ich nicht, aber ich glaube, der war auch ziemlich hoch angesetzt und ist ein hervorragendes Rollenspiel für Freunde alter Schule. Im April hält das Wetter nie still. Erst Sonne, dann Regen, es macht, was es will. So, wir sind schon im Monat April. Und den Anfang macht ein Spiel für den 3DS namens Xenoblade Chronicles. Und irgendwie habe ich gefühlt das Gefühl, dass ich in jedem Podcast davon spreche. Großes, großes Rollenspiel. Ursprünglich für die Wii erschienen, Japaner-Rollenspiel in einer riesigen Welt, und es war wohl auch eine ordentliche Herausforderung, das auf den 3DS zu portieren. Ist technisch auch nicht ganz so auf einer Höhe mit der Wii-Version, aber wurde wohl recht solide umgesetzt. Und wenn man 3DS hat, dann sollte man sich das Spiel holen, wenn man es noch nicht gespielt hat. Und alle anderen holen sich jetzt den Nachfolger für die Wii U. Zweites Spiel auf der Liste, Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Ein HD-Update. 1080p, 60 Frames. Plus alle drei DLCs vereint, die es gibt. Die sogenannte The Lost Crown Trilogy. Und Gegner wurden ein bisschen verfeinert, wurden anders platziert. Items gibt es, die neu wahr sind. Und sogar neue Story-Elemente wurden eingeführt. Macht jetzt das Spiel so, wie es sein soll, und ja, alle Freunde von Dark Souls 2 greifen sowieso, oder der Dark Souls-Reihe greifen sowieso zu, und soll fein sein. Sagt auch die Presse, Eurogamer sagt herausragend, mehr als nur ein HD-Remake, Dark Souls 2 durchgeschüttelt und nun als mörderische Bestie, die jedem Profi was zu tun gibt. Och nee, lass mal. Nee. Wir machen ein bisschen kleiner weiter mit einem Spiel namens Fire von Dedalek. Ein Point-and-Click-Adventure, das kann man schon sagen, in einem Steinzeit-Setting angesiedelt. Man ist ein kleiner Mensch, der sich durch einzelne Level puzzelt, und für das kleine Geld, ganz in der Titel, kriegt man jetzt auch schon für 3 Euro im Sale. Und wer auf sowas steht, der kann sich das Spiel mal geben. Ist übrigens mehr oder weniger nur ein Versuch gewesen. Da hat nämlich Dedalek versucht, eine neue Engine auszuprobieren, und das Ergebnis schien so gut gewesen zu sein, dass sie sich sagten, da machen wir doch gleich ein ganzes Spiel draus. Pinke, war auch mein erster Gedanke, aber es sieht schon nett aus, ja. Nett, genauso wie Star Drive 2. Weltraumstrategie, Echtzeit. Und der Fokus liegt diesmal mehr auf den Schlachten von Gegnern. Das Schlachten von Gegnern, genau, ja. Gut. Ich möchte dazu nichts mehr sagen und ich glaube, Kathi geht's ähnlich. Also bitte ja, weiter. Absolut. Ich bin enttäuscht. Das ist unser Steckenpferd und niemand weiß, was dazu zu sagen. Gerade darum geht's doch gerade. Dazu haben wir, glaube ich, schon alles gesagt, was gesagt werden muss. Die Zuhörer ermüden aufgrund unserer ständigen Ausführungen, wie großartig doch Weltraum-Simulations-Action-Spiele sind. Na gut. Ne? Gut, du hast mich überzeugt. Machen wir weiter. Das nächste Spiel heißt Dead Synchronicity. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ja. Ein Episoden-Adventure wieder von Dedalek. Zwei Adventure in einem Monat. Nicht schlecht. Stimmt aber gar nicht. Ist nur der Publisher. Da steckt ein anderes Spiel, ein anderes Team dahinter, nämlich ein Studio bestehend aus 4 Personen, die das sich zur Aufgabe gemacht haben, die Endzeit mal wieder zum Thema zu machen. Es soll ein sehr ernstes Adventure sein, ein sehr offen gehaltenes Adventure, zumindest in der Spielwelt, die man innerhalb der ersten Episode erleben kann. Nur leider blieb es wohl auch erstmal bei der ersten Episode und die zweite Episode ist jetzt wohl noch nicht in Sicht. Also hier meine Warnung an euch, kauft es euch noch nicht. Wartet ab. Nicht abzuwarten braucht ihr bei GTA 5, das ist nämlich für den PC endlich erschienen und mir fiel wirklich ein Stein vom Herzen. Ja, mir erst. Ja. Ich hatte das schon lange wieder vergessen, dass es dieses Spiel auch gab, nachdem ich jetzt schon monatelang auf dem PC, auf der PlayStation auf dem PC durchgezockt habe. Ja, in minderer Grafik und ja, einfach hässlicher. Die PC-Version ist ungelogen die beste, ja, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Sieht super aus, man kann seine eigene Musik reinpacken und das ist die große Stärke vom PC. Was soll ich sagen, GTA 5, ein fantastisches Spiel. Genauso wie Mortal Kombat X. Ja, das war mein Highlight im April. Da habe ich tatsächlich lange darauf gewartet und mich sehr darüber gefreut, dass es rauskam. Und genauso habe ich mich darüber gefreut, dass es dann auch nicht indiziert wurde in Deutschland, also frei verkäuflich. Hat es mir trotzdem vorher schon aus Österreich vorbestellt. Sicher ist sicher. Ja, das, was man am Vorgänger Mortal Kombat 9 schon so mochte, wurde hier einfach konsequent fortgeführt. Wieder ein cooler Story-Mode, nicht mehr ganz so cool. Neue Charaktere eingeführt in die ganze Mortal Kombat Lore. Allein, dass man das mal, sagt, die Mortal Kombat Lore. Ja, aber es ist ja wirklich so, was beim ersten Spiel vielleicht noch als grobe Idee im Kopf des Entwicklers so stattgefunden hat, hat sich am Laufe der Jahrzehnte jetzt zu einer wirklich sehr interessanten, vielschichtigen Sage entwickelt mit Göttern und Dimensionen und Charakteren im Dutzend. Also das Potenzial wird nicht ausgeschöpft, meiner Ansicht nach, was den Story Mode angeht. Er ist trotzdem unterhaltsam und das Spielprinzip an sich ist cool wie eh und je. Also wieder mal ein sehr gelungener Eintrag in die Mortal Kombat Spielreihe. Ja. Gelungen scheint auch der Titel Titan Souls zu sein. Ein Action-Adventure im Pixel-Stil. Ja, es wird immer ein bisschen in Beziehung gesetzt zu Shadow of the Colossus, Dark Souls und auch Legend of Zelda. Man spielt einen namenlosen Jungen, der nur bewaffnet ist mit Pfeil und Bogen. Darüber hinaus besitzt er auch nur einen Lebenspunkt im Kampf, was bedeutet, dass man dort sehr oft stirbt. Im Grunde besteht es auch eigentlich nur aus, ja, Bosskämpfen. Genau. Ein bisschen aufgelockert wird es dadurch, dass dieser kleine Held auf dem Weg zu den jeweiligen Bossen manchmal Mini-Rätsel lösen muss, um beispielsweise Türen etc. zu öffnen, um zu dem Boss zu gelangen. Ja. Ja, das stimmt. Zu ergänzen. Ja, dieser Pfeil dient halt wirklich als taktisches Element. Das Schöne ist, wenn man ihn verschießt, kann man ihn wieder zu sich hinsaugen lassen und auch dieses Zurückkommen des Pfeils kann man durchaus als taktisches Element betrachten, denn wenn der Pfeil zurückkommt, kann er auch Gegner treffen Und so muss man genau überlegen, wo schieße ich ihn hin, berechne ich die Flugkurve ein, wenn er wieder zurück zu mir kommt und so weiter. Ziemlich schwierig, ziemlich fordernd, aber auch interessant. Ja. Interessant auch der Titel Assassin's Creed Chronicles. China. Ja, Chinesen, wie man auch so schön sagt. Ja. Ist diesmal kein Action-Adventure im 3D-Setting, sondern ein 2D-Plattformer, der sich mit der Assassin's Creed-Serie auseinandersetzt, beziehungsweise auch ein bisschen in die Geschichte, die Lore erweitert, wie man ja so schön sagt heutzutage. Lore. Ja. Das Ganze ist allerdings eher levelbasiert und ja, für die Fans. Als wäre bei Assassin's Creed nicht schon längst alles gesagt worden, da fühlt sich anscheinend jemand noch berufen, das Ganze. Ich sage immer, wenn du ein totes Pferd reitest, steig ab. Ne? So sieht es nämlich aus. Ja. Ach ja, da spiele ich doch lieber Carmageddon Reincarnation. Ja, wurde Zeit, dass es da eine Reinkarnation gibt, dieser großartige Spielereihe. Man lacht, aber ich glaube schon, dass man damit die eine oder andere kurzweilige Stunde verbringen kann. Eine Stunde. Ja, auch das sei einem gegönnt. Wenn es eine gute Stunde ist. Hat man nichts falsch gemacht. Genau, diese 20 Euro sind gut investiert. Da werden noch kontroversere und teurere Spiele dieses Jahr kommen, wo man eventuell eher darüber reden kann, ob das nicht einfach nur ein sogenanntes Guilty Pleasure ist. Das macht Lust auf mehr. Schade, dass wir noch einen Titel hier auf dieser Liste haben. Dungeons 2 heißt es und ja, ist ein an Dungeon Keeper erinnerndes Fantasy, wie nennt man es? Game. Ja, mit albernem Humor. Mit äußerst albernem Humor. Also man spielt den Bösen und baut Fallen und dann kommen die Helden und ja, dann sollten die Helden im besten Fall aufgehalten werden. Das war's mit dem April. Im schönen Mai kommt die Sonne heraus. Die Blumen, sie blühen und sehen schön aus. Fatality. Ja, 1, 2 Mai, sagt man auch gerne mal. Und schon sind wir angelangt in der schönen Zeit des Jahres. Ob die Spiele ähnlich schön sind oder eher lauwarm, wie einen die Temperaturen ja dann doch mehr denken lassen, werden wir jetzt sehen. Den Beginn macht das Spiel Reverse Side. Tatsächlich. Ja. Danach kommt das Spiel... Oder hat noch jemand was zu sagen zu Reverse Side? Das ist cool, alles cool. Okay, gut. Wolfenstein The Old Blood. Ja. Der DLC zum Überraschungshit, wenn man das so nennen möchte. Wolfenstein The New Order. Tatsächlich kam das Spiel ja raus und war mehr oder weniger nur unter Ferner liefen. Und ach, guck mal, neues Wolfenstein. Hat die Leute dann aber doch geflasht, aufgrund einfach des spaßigen, oldschooligen Shooter-Gameplays. Und der trashigen Story, die sich dann auch nicht zu ernst nimmt, logischerweise bei dem Szenario. Und nun der Nachfolger bzw. das DLC mit einem durchaus lohnenswerten Gesamtpaket an neuer Kampagne. Ja, lässt die Wartezeit auf ein neues Waffenstein sicherlich auch heute noch verkürzen. Kann man sich mal holen. Kann man sich mal holen und... GamePro sagt auch, ein Spiel für wenig Kohle. The Old Blood ist ein wunderbarer Oldschool-Shooter ohne Ballast. 85%. Ja, klare Sache. Projekt Cars. Eine Rennsimulation, die auch wieder mal nur über Crowdfunding entstanden oder beziehungsweise realisiert werden konnte. So wie ich das gesehen habe, also es zeichnet sich aus durch sehr realistische und gute Physik-Engine, die das Ganze aber auch sehr ja, sehr schwierig im Handling machen können. Mhm. Ja, für die Rennfreaks unter euch. Optisch genau, wohl wirklich wunderbar anzusehen. So, ja. Das sieht grandios aus. Auch wenn ich kein Rennsimulationsfan bin. Aber so ein schickes Auto, das weiß ja auch jeder von uns hier am Tisch zu schätzen, nicht wahr? Vor allem ihr beide, ja. Ja, so einen richtigen Brummer. Ja. Brummi, auch genannt. Ja, Kirby und der Regenbogenpinsel erschienen am 8. Mai für den Wii U. Und Kirby ist Kirby und der Regenbogenpinsel, das ist man selbst, der Spieler, denn man leitet Kirby anhand seines Remote-Sticks, des Sticks, den man benutzt, um auf einem Touchpad rumzumalen, ich weiß nicht, wie man das nennt, durch diese Welt. Man unterstützt ihn in seiner Mission, die darin besteht, die Welt zu verschlingen. Und ja, gemeinsam kann man dieses Ziel erreichen. Netter Zeitvertreib. Ja, es hat auch so eine Knetoptik. Sieht ganz schick aus. In der Tat. Dann erschien im weiteren Verlauf dieses Monats das Spiel Toren. Toren, ein Spiel von einem brasilianischen Entwicklerstudio namens Swordtails. Und ja, es ist im Grunde ein 3D-Action-Adventure. Ist sehr kryptisch, mythologisch gehalten. Wir spielen dort ein sogenanntes Moonchild. Und zwar sind wir ein Baby, welches in binnen von Sekunden zu einer jungen Frau heranreift, unter dem Einfluss des Mondes. Und es gilt, einen Drachen aufzuhalten, zu besiegen. Das Ganze dauert dann 3 Stunden und ist optisch ganz interessant, spielerisch wohl eher Mittelmaß. Ja. Ja, vielleicht anders war das Ganze bei Invisible Incorporated, was für den PC erschienen ist. Ja, ganz sicherlich anders, denn hier haben wir ein Strategiespiel, welches ein rundenbasiertes, muss man dazu sagen, welches eine recht flotte Cyber-Thriller-Story erzählt. Es geht um Großkonzerne, Kampf gegen Großkonzerne. Wir sind Agenten oder wir steuern Agenten und müssen diese Großkonzerne stürzen. Ja, hat einen ordentlichen Metascore bekommen von 82% und der User-Score liegt bei 7,9 Punkten. Ja, ja. Ein gutes Spiel, könnte man ja annehmen können, wenn man das so hört. Es bleibt strategisch, nämlich mit Galactic Civilization 3. Ja, eigentlich erwarte ich jetzt ein paar Stimmen hier, denn es ist der geistige Nachfolger von Master of Orion. Ja, Leute, die mich kennen, die wissen, dass mir die Welt um Master of Orion eigentlich recht schnurzpiepe ist. Geistige Nachfolger, geistige Vorgänger. Was kümmert es mich, solange es Master of Orion 2 gibt? Also habe ich mich mit Galactic Civilizations 3 nicht wirklich beschäftigt. Das habe ich dann den Leuten überlassen, die Master of Orion aus irgendwelchen Gründen nicht spielen können. Schade. Ja, schade für alle anderen. Nicht für mich. Für mich ist das gut. Ich würde damit auch sagen, es macht mich zu einem Helden und logischerweise alle anderen zu Nicht-Helden. Womit... Wieder eine großartige... Überleitung. Beim nächsten Titel angelangt sind am 14. Mai ebenfalls erschienen das Spiel Not a Hero. Ein Deckungs- oder Taktik-Shooter im Stil von Hotline Miami, aber in 2D und nicht in Top-Down-Ansicht. Es geht dabei darum, dass ein außerirdischer Hase, der sich Bunnylord nennt, der Bunnylord, aus dem Jahr 2048 in unsere Zeit begibt, also eine Zeitreise macht, um hier als Bürgermeister gewählt zu werden. So ein Quatsch. Es gibt auch keine außerirdischen Hasen. Deine kranke Aversion gegen Zeitmaschinen. Bitte weitermachen. Und unser Charakter muss als Handlanger für eben diesen außerirdischen Hasen dienen und das Verbrechen bekämpfen, damit die Bürgermeisterwahl zugunsten dieses Hasen ausgeht. Ja. Das klingt realistisch. Das klingt, ja, also, was nicht so alles möglich ist in der Fantasie. In der Fantasie geht alles. In der Fantasie geht alles. Ich bin ein Regenwurm, habe Ringelsöckchen an und esse meines Erachtens ein Gläschen Sekt. Auf Wiedersehen. Wenn du ein Regenwurm bist, dann schicke ich mal einen Vogel runter. Nicht wahr? Faszinierend. Ja. Fast alles. Also es ist in Pixeloptik, das habe ich noch nicht dazu gesagt. Und man hat 9 verschiedene Charaktere, die halt unterschiedliche Eigenschaften haben. Und in diesem Spiel werden auch viele popkulturelle Referenzen angesprochen. Also es ist ein Spiel, also ich möchte es, es ist ebenfalls wieder auf meiner Wunschliste. Für den einen oder anderen, den das interessieren könnte. Ich schau mir das mal an. Holy shit. Ja, ähnlich abgedreht geht's weiter mit Trains, a New Era. Ja, da ist es ja wohl. Ganz oben auf meiner Wunschliste. Es geht um Züge. Und die werden, da wird eine neue Ära des Zugfahrens eingeleitet. Befriedigend. Four Players. Die Kulisse zeigt Schwächen, die künstliche Beschränkung für Community-Downloads stört. Doch abseits dessen liefert Entwickler N3V wieder einmal eine solide Schienensimulation ab. Ja, eine solide Schienensimulation. Trends. Ja, gute Sache. Eine solide Hexer-Simulation hat dann The Witcher 3 abgeliefert. Soweit. Ach ja. Dieser Titel. Der wurde durchaus erwartet von Spielern im Mai. Also durchaus vielleicht der Top-Titel, wenn man das so sagen möchte. Der dritte Teil der beliebten The Witcher-Reihe bietet eigentlich nichts Neues, aber von dem, was man mag, viel. Und ja, ansonsten gibt es was noch zu sagen? Ein solider Titel. Also GameStar 92%. Mitreißender Rollenspielkoloss voll großartiger Geschichten. Die Schwächen bei Balance und Charakterentwicklung fallen kaum ins Gewicht. Eurogamer schreibt, herausragend. Eine fantastische, landschaftlich wilde Annäherung ans Thema Open-World-Rollenspiel, die man so schnell nicht vergessen wird. Und dann habe ich noch eine mehr oder weniger anonyme Quelle. The Witcher 3 erstickt an seinem eigenen Größenwahn, der zwar verkaufsfördernd sein mag, aber sich mit jedweder tiefer gehenden Auseinandersetzung beißt. Ja, es ist oft hip, eine Meinung zu haben, die exakt gegen den Mainstream oder gegen die gängigen Meinungen geht. Kann man so stehen lassen. Die eigenen Meinungen sind zu akzeptieren, aber wohl kein Spiel ist uneindeutiger als Spiel des Jahres zu definieren in diesem Jahr, als es The Witcher ist. Im Großen und Ganzen vielleicht wirklich das beste Spiel 2015. Nimm doch nicht zu viel vorweg. Spoiler? Wer weiß? Fragezeichen. Vielleicht ist ja schon direkt Sunset der The Witcher 3 Killer. Ich wollte es nicht zu laut sagen, aber wahrscheinlich nicht. Oha. Tale of Tales, wobei es wird kein schlechtes Spiel sein. Tale of Tales ist bekannt für künstlerisch hochgradig wertvolle Spiele, wie beispielsweise The Graveyard, wo man eine alte Frau oder einen alten Mann, egal, auf dem Friedhof steuert und sich hineinversetzt und man ein Gefühl bekommt, wie es ist, alt zu sein und kurz vorm Tode zu stehen. Oder The Path, auch ein sehr experimentelles Spiel, wo man Rotkäppchen spielt. Dazu werde ich in einem Let's Play nochmal näher drauf eingehen. Aber wir kommen ja hier, ich komme ein bisschen vom Weg ab sozusagen. Sunset ist ein Adventure, könnte man auch als Walking Simulator bezeichnen, wobei der Rahmen ziemlich eng definiert ist, denn man befindet sich nur in einer Wohnung. Es spielt in einem fiktiven südamerikanischen Land in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und man spielt eine afroamerikanische Haushälterin, die sich ja in dieser Wohnung quasi befindet, um aufzuräumen und so ein bisschen zu gucken, dass es den Leuten, die nicht da sind, gut geht. Was man dazu sagen muss, dass dieses Land sehr instabil ist aufgrund seiner politischen Lage und all das soll in Verbindung gesetzt sein zu der Umgebung, die wir erforschen. Wir lernen also etwas über die Familie, über dieses Land und so weiter und so fort. Hat so eine Metaebene, wie man so schön sagt, die ein bisschen weiter geht als das, was man sonst so serviert bekommt. Sunset, einer meiner Titel, die ich noch spielen werde. Ja. Na gut. Darauf ein Schluck. Ein Schluck Getränk. Magica, die zweite. Ein Action-Adventure? Ja, der Nachfolger von Magica. Kaum Neuerungen zum ersten Teil. Es geht um eine nordische, also es ist in der nordischen Mythologie angelegt. Das ist ein Spiel aus einem schwedischen Entwicklerstudio, beziehungsweise Magica. Also Magica, Der erste Teil wurde von 8 Studenten entwickelt. Dabei spielt man 4 Magier, die einen bösen Zauberer, wobei ich mich jetzt frage, wo der Unterschied zwischen Magier und Zauberer liegt. Das müssen andere entscheiden. Nein. Das ist nein. Relativ einfach. Das ist ganz einfach. Ja. Dann bitte. Ja, das eine ist und Quatsch und das andere ist echt. Ja, richtig. Okay. Haben wir das auch geklärt? Und ja, und ansonsten ist es eine isometrische Ansicht. Es ist eine 3D-Welt. Comicartig, Artstyle. Ja, und Inspiration hat das Spiel offensichtlich eben von Warhammer oder Diablo. Diablo. Ah, sie. Ja, und zu guter Letzt im Mai ein weiterer Überraschungshit, den Nintendo da gelandet hat mit Splatoon. Splash! Ja, ein Third-Person-Shooter in witziger, farbenfroher Optik. Also ganz so witzig, finde ich das aber nicht. Nicht? Nee. Ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, sage ich immer. Und da geht es darum, dass man als Mensch gegen eine Art Tintenfisch-Rasse in den Krieg zieht und sie mit seinen Farbpistolen einfärbt. Ja. Hat einen nicht zu verhehlenden rassistischen Unterton, ja. Das Ganze. Du sprichst das aus, was ich die ganze Zeit schon denke. Ja, nichtsdestotrotz hat es seine Freunde gefunden, dieses Spiel, auch im Mainstream, und ist damit vielleicht zusammen mit einem Titel, auf den wir noch im Juni oder Juli kommen werden, der kontroverseste, aber auch der erfolgreichste Titel dieser Region des Jahres. Toller Multiplayer-Modus übrigens. Im Juni, da fängt der Sommer an. Es wird jetzt so warm, dass man schwimmen gehen kann. Not into the pit, it burns! Ich versuche gar nicht erst jetzt einen schlauen Übergang zu finden, dass wir jetzt im Juni sind. Ich fange jetzt gleich an. Hatred. Ach, oh, Hatred. My name is not important. Geil. Geiles Spiel. Die Wut. Ja, was soll man dazu sagen? Bestes Spiel des Jahres. Hoher Metascore von 43%. User-Score, die sind begeistert. 4,5 Punkte wurden vergeben. Ja, alles Pussy sind. Die haben alle keine Kraft, sind keine Kerle. Nur die GameStar, die weiß Bescheid. Die sagten nämlich, eine spielgewordene Hasspredigt. Trifft den Nagel auf den Kopf. Ja, genau. 81 Punkte. 81 Punkte. Minus, kann jetzt nicht rechnen, gibt 33. Oder 4 Players, mangelhaft. Mit 39 Punkten. Ja. So was zu sagen. Die haben keine Ahnung. Hatred. My name is not important. Hochanspruchsvoll. Ja. Spaßig. Peinliche Moralbewertungen sind das. Ja. Leute, die sich über Brustphysik aufregen, die mögen auch kein Hatred. Minus Männer. Da kann ich nichts ergänzen. Na. Gut. Lego Worlds. Was für ein Übergang. Das von Hatred zu Lego Worlds. Ja, ihr könnt euch mein Video dazu anschauen. Sagt alles über dieses Spiel. Nein, schöner Titel. Leider nicht der Umfang, den ich mir hätte gewünscht. Noch nicht. Aber es wird trotzdem immer mal wieder erweitert und in regelmäßigen Abständen entdecke ich immer wieder neue Kleinigkeiten. Schöner Titel. Ist sowas wie Minecraft, nur mit mehr Grafik. Schau das Video. Ja, Heroes of the Storm. Ein MOBA aus dem Hause Blizzard. Und ich denke, das sagt dann auch schon alles. Sehr, sehr schöne Optik. MOBA muss man mögen. Ja, aber wie gesagt, die Optik von Blizzard, die sucht ihresgleichen. Man spielt Warcraft, Diablo Charaktere. Also, es spricht mich an. Das muss ich leider sagen. Bin aber leider noch nicht dazu gekommen. Es ist free to play. Natürlich gibt es Micropayment, die aber, wie ich meine, dann eben auch nur so optischer Natur sein werden. Blizzard halt, ne? Wie du schon sagtest. Ja. Ja. Der nächste Titel. Ja, bitte. Wanderer? Ich sag immer Wanderer. Wanderer, weil es passt. Weil Wanderer ein Multiplayer-Online-Rollenspiel werden sollte, ohne Gewalt, ohne Kampf. Einfach nur schön die Natur genießen, als Baum in der Welt erblühen. Und ja, für 22 Euro habe ich gedacht, könnte das der Titel des Jahres werden. Gut, dass ich das Geld nicht ausgegeben habe, denn es scheint einfach nicht zu funktionieren. Ein reines Bugfest. Die Leute sind alle unzufrieden. Es ist einfach kein gutes Spiel. Tja. Wanda ist kein Wunder geworden, was? Ja, Wanderer. Ja, dann schnell weiter zum nächsten Titel. D4 oder Dark Dreams Don't Die. Ja, da ist der gute Swery wieder am Start, der mit Deadly Premonition sich schon ein Monument gesetzt hat, ein großartiges Spiel ist das nämlich. Dark Dreams Don't Die ist ein an Telltale Adventures erinnerndes Episodenspiel, nur sehr abgedreht, ziemlich verrückt. Sehr japanische Figuren kommen darin vor. Es gibt eine merkwürdige Frau, die sich für eine Katze hält. Sieht sehr abgedreht aus einfach. Und ja, bin gespannt, wenn das Spiel dann in seiner Gänze zu haben ist, werde ich es mir mal anschauen. Ansonsten heißt es erstmal ein bisschen abwarten. Jetzt kommt wieder ein Titel, bei dem ich nicht genau weiß, ob ich ihn richtig ausspreche. Colat, ein Indie-Spiel, das sich mit dem ein oder anderen bekannten Unglück vom Dyatlov-Pass befasst. Dem Vorfall aus dem Jahr 1959, einem ja, mysteriösen Toden von 9 Studenten im Uralgebirge. Genau. Ist nicht irgendwie auch Schaumbiner mit involviert in dem Spiel? Als Sprecher oder so? Tja. Meine ich mal gelesen zu haben. Das wird ja passen. Könnte passen. Bestimmt einer der Studenten, nehme ich an. Wahrscheinlich. Ja. Muss man, glaube ich, nicht viele Worte darüber verlieren. Hat kurzzeitig für Furore gesorgt, dann hörte man nichts und heute ist das Spiel mehr oder weniger vergessen. Ähnlich wie der Film Devil's Pass. Hat sich auch mit dem Dyatlov-Pass befasst, also das bringt kein Glück, nehme ich an. Gut. The Elder Scrolls Online. Ja, meine Teso-Geschichte, ich erzähle sie gerne nochmal wieder. Und immer wieder. Ich so dieses Jahr mir einen Key gekauft bei meinem Keyseller des Vertrauens. Was, letztes Jahr? Ach ja, letztes Jahr. Wir haben 2016, vergiss das. Ja, Zeitreise hin, Zeitreise her, du weißt schon. Ist aber, ne? Also ich habe mir den Key geholt, dann mir das Spiel auch runtergeladen, das hat alles kein Problem gegeben. Nach drei Wochen möchte ich mich einloggen, es geht nicht. Da bekomme ich eine Mail von Bethesda. Ja, ich bin noch mit einem Betrüger auf dem Leim gegangen, hätte einen illegalen Key erhalten. Glücklicherweise konnte ich das Problem mit meinem Key-Seller lösen. Ich habe das Geld zurückbekommen, aber seitdem Teso nie wieder angerührt. Und ne, möchte ich nichts mehr mit zu tun haben mit dieser Marke. Ich schon. Übernehme dann auch gerne deinen Account, sobald ich einen legalen Key erwerben kann. Gut. Dann wieder ein Spiel, bei dem Captain M sicherlich wieder Ja sagen wird. Lego Jurassic World. Ja, da sage ich tatsächlich Ja. Wundert mich eigentlich, dass ich es noch nicht besitze, aber ich glaube, ich werde es gleich mal kaufen. Lego Jurassic World, die bekannte Lego-Formel trifft auf Jurassic Park bzw. die Filme und ist ein Spin-Off aus allen Filmen. Man hat so eine Insel, die man frei bereisen kann und ja, kennst du ein Lego-Spiel, kennst du alle? Magst du ein Lego-Spiel? Magst du alle? Interessante These, die vermutlich durchaus zutrifft. Ja. Absolut. Zitiert mich bitte. Gerne. Bei Gelegenheit. Ja. Alone in the Dark. Illumination. Ja. Klasse Spiel. Und da fragt man sich doch, gibt es heute sowas wie Qualitätskontrolle nicht mehr? Denn das Spiel funktioniert nicht wirklich. Ist ein Third-Person-Shooter. Entgegen der eigentlichen Prämisse von Alone in the Dark ist ja eigentlich ein Survival-Horrorspiel, ein bisschen wie Resident Evil. Was ja inzwischen auch ein Third-Person-Shooter ist. Die gehen nur mit der Zeit. Stimmt, ich war noch in der Vergangenheit. Heute springe ich echt in der Zeit. Aber sie wollten mit der Zeit gehen, aber das scheint wohl völlig in die Hose gegangen zu sein. Soweit, dass Eurogamer schreibt, Finger weg. Selbst wer wenig erwartet, wird sich hier entsetzt abwenden. Das sagt schon alles. Wer soll das spielen und ernsthaft Spaß damit haben? GameStar gibt 23 Punkte. Krass. Jubel. Ja, traurig, was aus so einer einstmals wirklich guten Marke geworden ist. Ich fand das nie gut. Ich auch nicht. Also, hat es quasi den Level gehalten. Alone in the Dark. Das Beste an Alone in the Dark ist immer noch der Alone in the Dark Film. Das Beste an dieser Serie ist der erste Teil, der auch heute noch unbedingt spielbar ist. Ja, greif zu. Zugreifen, kaufen. Beim nächsten Titel bin ich jetzt mal gespannt, was meine beiden Mitstreiter sagen werden. Batman Arkham Knight. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ja, dazu ist auch alles gesagt. Ich hoffe, dass die Serie endgültig untergeht mit dem letzten Teil dieser Reihe. Die Schnauze voll von Batman. Nee, das Jahr hat kaum angefangen und ich habe schon wieder schlechte Laune. Das wegen dem Spiel, was im letzten Jahr. Also, ja, selbst der Captain hat mir noch im vertrauten Gespräch unter vier Augen gesagt: Batman, das spiele ich eigentlich nur noch, weil die Fans das von mir erwarten. Das erste Spiel war schon mit das schlimmste Erlebnis, was ich in meinem Leben hatte. Und da bin ich ganz bei dir. Ich denke mal, da sind wir endlich mal d'accord. Und wir denken, wir können zum nächsten Titel springen. Fast so, Moment, bevor wir springen. Nein, ich sag nichts mehr dazu. Ist gut, mach weiter. Alles klar. Erneut ein Titel, bei dem ich nicht weiß, ob ich es richtig ausspreche. J-Stars Victory, VS oder VS. Und ich weiß nicht, ob das Plus nur ein Rechtschreibfehler ist. Das ist kein Rechtschreibfehler. Ja, Plus. Man sollte sich auch informieren über das, was man hier vorliest. Aber das ist ein Kampfspiel mit lizenzierten... Das ist auch nur ein Hobby, muss man ja sagen. Ne? Nicht die Berufung. Das ist wahr. Tut mir leid. Andere haben auch noch ein normales Real Life, aber... Tja, wenn man erstmal ein Gamer oder man ist Zivilist, muss man sich überlegen. Das tut mir leid. Es ist ein Kampfspiel mit lizenzierten Manga-Helden. Punkt. Ausrufezeichen. Geiler geht's nicht. Gut. Her Story. Her Story, jawohl. Jetzt muss ich mich einmal sammeln, denn Her Story zählt mit Sicherheit zu den interessantesten Erfahrungen des letzten Jahres. Denn wir spielen hier einen polizeilichen Ermittler, der Zugriff auf einen Polizeicomputer hat. Das Ganze spielt in den 90er Jahren. Und wir können, indem wir auf den Computer zugreifen, auf ein oder mehrere Interviews zurückgreifen von einer gewissen Sam Barlow, Hannah Smith. Von einer gewissen Hannah Smith. Manche Leute sollten sich vielleicht darauf vorbereiten, was sie hier vortragen. Oh yeah! Oh, der hat gesessen. Das tat jetzt weh. Hannah. Die gute Hannah wird angeklagt, ihren Mann etwas angetan zu haben. Der ist nämlich nicht mehr aufzufinden. Und man schaut sich Interviews an von dieser Person zu unterschiedlichen Zeiten. Der Clou kommt jetzt. Man kann diese Interviews, die wiederum in kleinere Episoden gegliedert sind, mit einer Suchmaske nach bestimmten Schlagworten filtern. Und so ergibt sich nach und nach eine Recherche, womit wir den Fall lösen können. Denn wir können, wenn wir sagen wir mal das Wort Hochzeitskleid angeben. Ja, dann, Wedding Dress. Weil es das Spiel nur auf Englisch gibt, werden alle Szenen herausgefiltert, wo die Dame das Wort Hochzeitskleid benutzt. Und so können wir das filtern und mit anderen Worten kombinieren, mit anderen Szenen kombinieren und bekommen so nach und nach die Lösung mitgeteilt. Es scheint ziemlich clever zu sein, ziemlich interessant zu sein und mal eine ganz andere Herangehensweise an ein Spiel ist übrigens, Sam Barlow ist der Autor von Silent Hill Shattered Memories, was ja durchaus ein guter Vertreter der Serie war. Und er hat das Ganze auch geschrieben und entworfen und ja, hat da wohl ganz ordentliche Arbeit geleistet. Das ist wie ein Polizeiverhörungsvideo aufgebaut mit echten, genau, Schauspielern. Genau, das hätte ich vielleicht noch sagen müssen. Diese Interviews sind tatsächliche aufgezeichnete Videoszenen. Und das Ganze sieht recht authentisch aus und fühlt sich wohl auch so an. Ja, eines der originellsten Indie-Spiele des Jahres. Die Zahl der seltsamen Titel hört nicht auf. Lethys Path of Progress. Die fiesesten Zungenbrecher hier. Ja. Path of Progress. Da trifft Aufbaustrategie auf ein Steampunk-Szenario. Sieht relativ knuffig aus, weil das auch so eine kleine Comic-Optik hat. Sehr verspielt. Er hat mich so ein bisschen an Professor Layton erinnert, von der grafischen Qualität her. Und ja, hat durchweg ganz gute Wertungen im 70er-Bereich erhalten. Für die Fans mal wieder ein kleiner Geheimtipp. Das nächste Spiel trägt den Namen Tokiden Kiwami. Das ist doch Absicht. Ach, Tokiden Kiwami. Ja. Ja, das streichen wir doch mal und springen gleich zu diesem Titel hier. Ja gut, alles klar. Yoshi's Woolly World für die Wii U. Yoshi's Woolly World, ein Spiel für die Wii U. Wie Yoshi. Oh. Als titelgebender Hauptdinosaurier. In einer bezaubernden Wolloptik das Ganze. Dafür gibt es auch ein Amiibo. Dafür gibt es auch ein Amiibo aus Wolle. Aus Wolle. Er ist weich und flauschig. Man kann ihn sich auch nur so hinstellen. Auch nur so hinstellen, exakt. Für Fans von Yoshi und für Fans von Wolle sicherlich ein wahrgewordener Traum. Das bin ich. Im Juli wird es dann sogar heiß. Wir gehen nach draußen und essen viel Eis. Und im Heiß wird's im Juli mit Anna's Quest. Dedalek mal wieder. Was kann das anderes sein als ein Point-and-Click-Adventure? Die kleine Anna wird von einer Hexe entführt. Man muss ein Heilmittel für ihren kranken Opa finden. Ein Fantasy-Märchen mit doch einer ganz großen, ordentlichen Prise schwarzen Humores. Und ja, soll schön sein, wenn man die Delle kennt, mag man es oder man mag es eben nicht. Im Sale kann man sich den Titel mitnehmen. So ist das aber fast bei jedem Delle-Spiel im Sale immer eine gute Wahl. Eine gute Wahl könnte auch folgender Titel sein. Legends of Eisenwald. Ha. Kraftvoller Titel. Und ja, ich würde mal sagen, wer Rundenstrategie präferiert, vorzugsweise in Gruppen agiert und Heroes of Might and Magic mag, der könnte sich das Spiel geben, vorausgesetzt er liest gerne. Denn das Spiel bietet neben der strategischen Ebene noch eine Narrative, die auch oder die in Textboxen erzählt wird und das heißt sehr, sehr viel lesen und lesen und lesen. Ja, ein Spiel mit Bildungsauftrag kann man mal so stehen lassen. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein, ja. Weniger Bildungsauftrag als vielmehr herumfliegen und Quatsch machen bietet das Spiel Attack on Titans Humanity für den 3DS und sieht tatsächlich so aus, wie ich mir das vorstelle. Sieht tatsächlich aus, wie ich mir das vorstelle. Man fliegt halt herum als einer von den Was sind es? Solange es hier, der Jäger. That sounds awesome. Der Jäger. Und muss die Titanen zum Sturz bringen. Ja. Allerdings, wenn ich mir hier den User-Score anschaue, 4,9 Punkte, ist jetzt nicht die Welt, ne? Nicht unbedingt. Dann ein Spiel namens Vector Trust. Kurz gesagt, ein Action-Arcade-Spiel. Kampfflugsimulation. klingt jetzt nicht besonders spannend. Der Look ist entscheidend, denn das Ganze sieht wunderschön aus im schönen, im feinsten Cell-Shading-Look. Und das hat bei mir immer ein Stein im Brett. Das geht immer. Ja, aber jetzt mal was kurz. Der Hit des Sommers. Ein Sommertraum. Jeder hat davon gesprochen, jeder hat es gespielt, jeder hat es geliebt und liebt es bis heute noch. Rocket League. Autos und Fußball. Eine Kombination, die ich eigentlich aufs Tiefste verachte, ergibt hier ein wirkliches Spielspaßvergnügen sondergleichen. Jeder fand es toll, jeder... Ich habe ja eine Person im Raum, die es nicht gut findet. Könnte hier jemand... Also, irgendjemand muss doch... Lass mich kurz aufwischen. Moment. Also... 90% herausragend. Ich würde gerne noch, solange der 16-Bit Malo kaut, einmal noch auf den Vorgänger zu sprechen kommen aus dem Jahr 2008, bei dem ich finde, dass der Titel dieses Vorgängers, so lange auch sein mag, im Grunde das ganze Spiel umreißt. Nämlich Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Das ist doch wohl mein Name. Das ist beeindruckend. Ja. Beeindruckender als das Spiel als solches. Das macht sicherlich, das ist wie Kaugummi. Schmeckt gut, aber sobald der Geschmack einmal raus ist, spuckt man das Kaugummi auch aus. Oder schluckt es runter und hat Bauchschmerzen. Wie jeder nach seiner Fasson. Ich denke, dass das Spiel gerne gezockt wird und die Multiplayer-Komponente kann man absolut nicht abstreiten. Die zieht ewig. Tut sich aber auch bei Tetris im Multiplayer. Was ich damit sagen möchte, ist ein super Spiel. Die These. Also, kannst keine These, es ist die Wahrheit. Ja. Nördlich dieser Tischseite immer die Wahrheit. Da werden die Hypothesen aufgestellt. Ja, wie ich schon sagte, das Spiel ist gut, nett, spaßig und nächstes Jahr wird es von dem nächsten heißen Sommerhit abgelöst. Wir werden es sehen. Aber erstmal müssen wir hier nochmal eine Runde Rocket League spielen, ja? Das gehört sich so. Gut. Ja, Trove. Vielleicht der nächste Sommerhit? Nein, denn es war ein Minecraft-Klon. Formel 1 2015. Ich habe hier nur ein Wort stehen und das steht immer da, wenn Formel 1 da steht. Brumm. DGU, Death God Universe. Ja, da sind wir an der Death God Universe Universität und werden zu einem Todesgott ausgebildet und müssen in einem putzig animierten Adventure über den Campus schlendern und unser Werk tun. Ja, schwarzer Humor. Inspiriert von Sam & Max. Da bin ich raus. Ich mag Sam & Max nicht. Aber sicherlich gibt es viele Freunde von Sam & Max da draußen, die jetzt sagen, oh, das gucke ich mir mal an. Angucken wollte ich mir auch Tembo the Badass Elephant. Habe ich aber nicht gemacht. Warum nicht? Es war mir zu badass. Kriegstreiberisch. Ja, ein Elefant, der sich für Rambo hält und von der Regierung oder so instruiert wurde, einen Diktator zu stürzen. Weil er das einzige Wesen auf der Welt ist, das fähig ist, diesen Auftrag auszuführen. Ja, und das Tembo klingt ist, absolut stimmig. Also. Tembo ist halt auch ein Patriot, der macht das für sein Land. Er sagte, alles klar, steh mal um und voller Rüssel voraus. Rüssel voraus, ja. Metascore. Zusammen mit Bunny Lord könnt ihr die Welt erobern. Vielleicht. Ist übrigens von den Pokémon-Entwicklern. Der Titel. Game Freak. Sag bloß. Ja. 23. Juli erschien ein Spiel namens Blues and Bullets. Ein durchaus interessantes Episoden-Adventure, was sich, wie kann es auch anders sein, an der Telltale-Serie orientiert. Wir haben hier so ein Noir-Setting. Abgehalfteter Bulle oder Detektiv soll für einen ehemaligen Verbrecher, den er eingebucht hat, einen Auftrag annehmen. Und ja, es klingt so dubios, wie es dann auch ist. Er verstrickt sich in Intrigen und so weiter und so fort. Ja, jedes Klischee wird da bedient. Es gibt Shooter-Passagen, die das Ganze ein bisschen auflockern. Und da dachte ich, ja, das ist mal was anderes, aber... So durch die Bank bleibt erstmal abzuwarten, wie es mit der Reihe weitergeht, denn auch da ist wie so oft in diesem Jahr erstmal nur eine Episode erschienen. Und mal gucken. was draus wird. Dann ein Spiel namens Cradle. Und das ist ein Spiel für mich, würde ich mal sagen. Ist ein Indie-Spiel, ein Open-World-Adventure, spielt in der Mongolei, allerdings in der Zukunft, in einem Steampunk-Szenario gepaart mit mongolischer Kultur, ziemlich ja, abgefahren, geht halt darum, dass man auch sein Gedächtnis verloren hat und man muss sich dann wieder zu sich finden und ja, so klassische Thematiken wie, was macht der Mensch aus, wann ist ein Mensch ein Mensch und so weiter. Walking Simulator kann man so noch einwerfen. Hat einfach einen unglaublich hohen User-Score von 8,1 Punkten und ja, ist so ein Kritiker-Liebling. Interessanter Titel auf jeden Fall. Wird man sich anschauen müssen. Dann ein Spiel namens Feist. Limbo-artig, mit Puzzle-Elementen. Einer schönen, sehr, sehr schönen Physik-Engine. Hat 7 Jahre in der Entwicklung in Anspruch genommen. Also, wie gesagt, Limbo hat so eine Schattenoptik. Ist etwas bunter als Limbo, das ja doch nur in Schwarz-Weiß gehalten war. Man spielt ein Waldwesen, dessen Überlebenskampf. Ein wenig erinnert, also mich hat dieses Wesen ein wenig an Wo die wilden Kerle wohnen erinnert. Nicht ganz so groß, aber doch so sehr, weiß ich nicht, sehr wild. Und der Soundtrack, der ist ebenfalls richtig, richtig schön. Also das ist auch wieder ein Spiel, das ich erst in diesem Jahresüberblick überhaupt entdeckt habe. Und das ebenfalls wieder auf die Wunschliste. Ja. So soll das euch da draußen auch gehen, ja. Hört das und spielt es. King's Quest. Ja, die tradierte King's Quest-Reihe von Sierra wurde weitergeführt im Episodenformat. Und auch da, Überraschung, Überraschung, Episode 1 ist erschienen. Nachschub bleibt abzuwarten. Der letzte Titel auf unserer Liste hier ist der Titel Dream und ist auch wieder ein Indie-Titel, wieder ein Spiel, was man am ehesten mit Walking Simulator in Verbindung bringen kann. Wir tauchen dort in die Welt, in die Traumwelt eines Mannes ein, der sich im Alltag ja mehr oder weniger langweilt, aber in seinen Träumen Abenteuer erlebt. Was draus wird, werde ich sehen, werde ich nachholen und spielen. Und im August, da ist's manchmal recht schwül. Zum Ende hin wird es dann wieder kühl. Au! That hurts! You don't kill me! Es wird heiß. Noch heißer. Ja, heißer geht es kaum, möchte ich behaupten, als der August. Und der serviert der gut geölten Spielegemeinde. Ein paar ganz besondere Leckerbissen. Brutzelnd. Heiß vom Steinkohlegrill auf unseren Teller, nämlich Nom Nom Galaxy für den PC. Nom Nom Galaxy. Dazu kann ich nichts sagen. Ja, ich bin auch erstaunt, dass es Leute gibt mit dem Mut, Titel dieser Art sich auszudenken und zu veröffentlichen. Ich meine, da stecken teilweise Existenzen dahinter. Da ist man sich sicher, man ist überzeugt von dem, was man tut. Das Spiel heißt also oder bedeutet für mich, meiner Ansicht nach, das ist von selbstsicheren Leuten entwickelt worden, die wissen, was sie tun. Also kann das nur ein gutes Stück Software sein. Schmeckt lecker. Das, ja. Ne, das Wort schmeckt lecker, meine ich natürlich. Nom nom. Oh, nom nom. Nicht, dass nom. Ich hier essen würde im Podcast. Nein, nein. Ja, also ganz klare Cowabunga Play-Empfehlung. Kauft euch Nom Nom Galaxy. Aber nur spielbar am 3. August eines jeden Jahres. Sonst macht es keinen Spaß. Submerged. Submerged macht der GameStar keinen Spaß, die geben nämlich nur 30 Punkte, Prozent. Die macht kaum etwas Spaß, außer meckern und motzen. Das sind Spielverderber. Submerged entpuppt sich schnell als monotone Kletterorgie, ohne jede Herausforderung, interessante Handlung oder tieferen Sinn. Ja, Submerged, ein Spiel in einer postapokalyptischen Welt, die unter Wasser steht. Wir bewegen uns als Mädchen durch diese kletternder Weise und auch mit auf einem Boot, um Medizin für unseren todkranken kleinen Bruder zu finden. Und dabei begegnen uns wundersame Kreaturen. Wir können uns die Welt anschauen, aber keine Kämpfe führen. Und tja, ein Spiel für meditative Fans und Genießer der ruhigeren Gangart. Ja, gut. Ruhig geht es auch zu beim nächsten Titel, nämlich Everybody's Gone to the Rapture. Ach ja. The Chinese Room ist das Entwicklerteam hinter Everybody's Gone to the Rapture. Das sind die Macher von dem grandiosen, ich kann es gar nicht oft genug sagen, Dear Esther. Und dieses Mal bekommen wir eine große Open World vorgesetzt, die ja unmittelbar vor der Apokalypse spielt. Fragezeichen. Wir spielen 6 Personen mit unterschiedlichen Geschichten in dieser Welt. Wir können diesmal sogar interagieren mit dieser Welt. Das war ja bei Dear Esther überhaupt nicht der Fall. Und ja, leider nur für die PS4 erhältlich. Und vielleicht bekommt der PC ja dann nochmal Nachschub. Ansonsten wird die PS4 dieses Jahr einfach mal gekauft. Ja. Das lasse ich mal so stehen. Krasse Aussage. Heftig, was? Ja. Ja, Beyond Eyes. Ja. Ernsthaftes Spiel nähert sich dem Thema Sehbehinderung. Das ist ja noch netteres, ja. Ja, wir spielen ein Mädchen, was durch einen Feuerwerkskörper erblindet ist und erleben so dessen Welt. Denn die Katze ist ihr weggelaufen und sie muss die Katze wiederfinden. Und nein, jetzt mal im Ernst, das Spiel sieht wunderschön aus. Es hat einen aquarelligen Stil. Wir sehen immer nur so viel, wie wir uns bewegen. Verschwommen, genau. Ja. Passend zu Behinderung, aber man muss sich das vorstellen wie ein Gemälde. Man hat eine weiße Leinwand, wir sehen dieses kleine Mädchen und je mehr sie sich bewegt, umso mehr wird diese Leinwand verschwommen, aber schön gefüllt. Ja. Finde ich gut. Ist übrigens sehr langsam vom Spieltempo her, das Mädchen bewegt sich wohl jetzt nicht im Sauseschritt. gemäß ihres Handicaps. Okay, gut. Handicaps gibt es eher weniger und auch keine Geschwindigkeitsbegrenzungen beim nachfolgenden Titel. Stimmt. Nämlich Olli Olli 2. Oh ja. Der Nachfolger von Olli Olli. Wieder mal. Ein Skateboard-Simulator. In Pixeloptik. Ich find's verdammt schwer, aber es macht Spaß. Ja. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Hauptsache, man hat Spaß. Darum geht's doch hier. Ich bin ja auch nur Videospieler als Hobby. Und nicht als Berufung. Du bist ja auch wie ich jetzt auch, ne? Genau. Das muss man auch noch ja, sagen. Absolut. Das muss man auch mal, ja, das muss auch angesprochen werden. Genau. Final Fantasy Type 0 HD oder Type O. Jetzt bist du dran. Ja, Type O würde ich mal sagen. Ist eine Portierung von der PSP und wir spielen Schüler, eine ganze Klasse an Schülern oder Studenten, 14 Stück an der Zahl und bestreiten Echtzeitkämpfe, haben auch einen Campus, den wir für uns erschließen können. Wir können mit anderen NPCs interagieren und Beziehungen pflegen. Also es hat so eine Art Dating-Sim noch dabei. Wurde alles in allem sehr positiv aufgenommen, das Spiel. Als ja, ein bisschen Abwechslung von der Reihe. Vielleicht mehr wie Crisis Core. Hat jetzt nicht so viel mit dem Ursprungs Final Fantasy zu tun. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Denn mal was anderes kann man sich auch geben. Ja, muss ich mir noch holen. Mach weiter. Fingered. Ein Spiel von Edmund Macmillan. Ja, wen sagt der Name was? Mir ist der Erfinder von Super Meat Boy. Sympathischer junger Mann. Hat dieses ganz kleine Spiel entwickelt, wo man... wie war das denn nochmal? Genau, man bekommt Beschreibungen von einem Verbrecher und dann bekommt man verschiedene Personen vorgesetzt und muss anhand dieser Beschreibung mit einem großen Zeigefinger, den man per Cursor bewegt, auf die dementsprechende Person klicken. Ja, was nicht zu empfehlen ist, ist nach Fingert bei Google Bildersuche zu suchen. Denn da kommen durchaus unangenehme Bilder zutage. Das ist ja, ja. Ja, angenehmer wird das vermutlich eher bei Zombie. Der Portierung für das damalige, für die Wii U erschienene Zombie U. Jetzt auch für die, für den ganzen schäbigen Rest an Konsolen, den es dann noch geben soll außerhalb von Nintendo. Ja, ist so ein Spiel halt, was okay ist. Ja, für den Fünfer kann man es mitnehmen. Vielleicht. Mitnehmen auf jeden Fall sollte man Shadowrun Hong Kong, der quasi Nachfolger von Shadowrun The Return oder wie das damals hieß, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls klassisches Rollenspiel wieder in der beliebten Shadowrun-Welt. Jetzt in Hongkong ähnlich gut wie der Vorgänger für eine schmale Mark zu haben. Für einen Fünfer ist das gekauft. Ja. Das nehme ich. Nimmst du denn auch Trine 3 für einen Fünfer? Nein, absolut nicht. Wieder ein Nachfolger von Trine und Trine 2 oder 2. Absolut verhunzt. Ein Spiel, für das sich selbst die Entwickler entschuldigen. Sag bloß. Die Vorgänger waren richtig schöne Action, ja, Action-Roleplay, Puzzle-Plattformer, Side-Scroller. Alles wunderbar und gut. Das Problem von Trine 3 ist, dass man nun 3D einbauen wollte. Das heißt also, nicht nur optisch, sondern auch im Gameplay. Das heißt, man kann auch nach vorne und sich nach vorne und nach hinten bewegen, was mit den Rätseln zusammen insofern ein Problem ergeben hat, dass die Kamera weiterhin feststehend war, man nur eine seitliche Draufsicht hat und somit Sprünge etc. sehr, also oftmals absolut ins Leere liefen. Man konnte das alles schlecht abschätzen. Viele Funktionen, die aus den Vorgängern für die einzelnen, ja, für die drei Charaktere eigentlich vorgegeben waren, sind weggefallen. Außerdem gab es keine Level mehr wirklich. Es kamen auch keine zusätzlichen Fähigkeiten mehr dazu. Ja, der Spielumfang lag da nur noch bei maximal 6 Stunden. Die Vorgänger ungefähr bei 8 oder 10. Insgesamt also sehr, sehr schade, was scheinbar aus diesem Spiel oder dieser Spielereihe gemacht wurde. Ein Trauerspiel. Ja, und traurig auch, dass jetzt der Monat August zu Ende geht mit dem Videogame Stasis. Oder Stasis. Ich weiß nicht, ob das so traurig ist. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Titel. Ein isometrisches Horror-Adventure an Dead Space angelegt, was ziemlich heftig sein soll. Das, ich meine mich an einen Podcast zu erinnern, wo einer der hiesigen Redakteure meinte, also das wäre, also wenn man dieses Spiel in 3D so präsentiert hätte, dann hätte er sich dem abgewandt, weil das, was da gezeigt wird, wohl extrem sein soll. Zusätzlich baut das Spiel eine ganz gute Spannung auf, erinnert halt stark auch an Dead Space vom Setting her, auf einer Raumstation, Sci-Fi, Alien, Monster, Ekel und so weiter. Ja, GameStar gibt 73%. Ein eigentlich großartiges Spiel mit toller Horroratmosphäre, das später unter einer wirren Story und einigen absurden Puzzle leidet. Okay. Dann wiederum PC Games, deftiger Indie-Horror, die Story-Schwächen und Rätseltücken mit guter Atmosphäre wettmacht. Ja. Klingt doch gut. Klingt doch gut. Ja, ich glaube, ein Titel wurde auf der Liste doch noch übersehen. Ein nicht ganz kleiner Titel sogar. Until Dawn. Until Dawn heißt dieser. Und ein Survival-Horror-Spiel. Aus der Third-Person-Perspektive. In der man abwechselnd die Rollen der unterschiedlichen Protagonisten annimmt. Die jeweiligen Entscheidungen, die man trifft, entscheiden halt über den Spielverlauf. Es gibt Quicktime-Events. Und ja, aufgrund der unterschiedlichen Entscheidungen, die halt das Spiel verändern, auch unterschiedliche Enden, womit auch ein Wiederspielwert gegeben ist. Ja. Das Setting, ja, das sind mehrere Freunde, die sich zum Jahrestag eines Todesfalls in dieser Clique in einer Hütte im Wald treffen. Und wie der Name des Spiels schon sagt, Until Dawn, geht es darum, wie viele am Ende noch überleben. Ja, so ein typischer Teenie-Slasher zum Spielen. Und das wäre für mich ein Grund, die PS4 zu kaufen. Da hätten wir schon zwei. Im September fängt der Herbst an, die Vögel fliegen in den Süden dann. So, wieder kurz und knapp. September. Beginnt mit Mad Max. Ja, das Open-World-Spiel von Warner Brothers. Nachdem sie Batman mehr oder weniger vergeigt haben, haben sich an der Mad Max-Franchise zugewandt. Und das soll ganz durchwachsen sein. Es ist, glaube ich, typisch der Marke Ubisoft so ein bisschen entnommen. Man reist durch eine offene Welt, man erobert Basen, man schaltet, ob es da Funktürme oder sowas gibt, glaube ich, wieder Areale frei und so weiter und so fort. Schön soll es sein, dass man mit dem Auto herumfahren kann und sein Magnus Opus dann auch weiter aufrüsten. Hat einen Metascore von 73%, eine Userwertung von 7,7 und für einen 10er würde ich das nehmen, sage ich mal. Aber wobei ich glaube, ich befürchte, dass es so ein bisschen ist wie Far Cry. Vom Gefühl her wie Mordor Schatten. Dass man denkt, oh cool, geil, eine super Franchise. Und dann spielt man es und denkt sich so, nee, das ist es nicht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und das war's. Gut. Dann weiter mit Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Uff. Uiuiui, ein Brocken von einem Spiel. Für Fans. Und nicht Fans. Für alle eigentlich, außer für mich. Ich weiß nicht warum, aber ich akzeptiere und respektiere das als ein großartiges Spiel und ich wünsche dem alles Gute für seinen zukünftigen Werdegang. Aber ich persönlich komme da nicht rein. Ich finde die Welt cool, ich finde das Charakterdesign sehr cool. Ich mag einen der Vorgänger auf jeden Fall sehr, sehr gern. Aber nichtsdestotrotz ein Spiel, was mich persönlich noch nicht abgeholt hat. Ja, ich werde dem Spiel früher oder später doch mal eine Chance geben. Vielleicht überzeugt dieser Teil mich ja. Es hat Metascore von 93%, User-Score von 8 Punkten. GameStar gibt 92 Punkte, Eurogamer sagt herausragend. Tja, weiß ich auch nicht. Selber ausprobieren. Gut, vielleicht auch mit dem nächsten. Act of Aggression. Ja, da könnt ihr euch mit rumschlagen. Ich lasse meine Finger von Echtzeitstrategie, Zukunftskrieg und Command and Conquer. Blödsinn. Nee. Nein, danke. Ja, nach Dune ist eigentlich alles auch gesagt worden im Exit-Strategiebereich. Act of Aggression ist meiner Ansicht nach auch schon ein viel zu feinseliger Titel. Da möchte ich auch nicht würdig was zu sagen. Deswegen, Kathi, vielleicht du noch mal ein letztes Wort zu diesem Machwerk. Nein, gar kein Wort. Okay. Weiter mit einem PS Vita-Titel mit dem Namen Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girls. Fantastisch. Ja, Girls. Fantastisch. Mhm. Danke an Rompa. Allein diese Bezeichnung ist schon fantastisch. Ja, auch da eine Reihe von Adventure-Spielen gewesen. Auch dieses ist im Kern ein Adventure, hat allerdings so eine Art Shooter-Mechanik, wo man aus der First-Person-Sicht herumschießen kann. Sehr japanisch, geht irgendwie immer auch um Schüler, die sich gegenseitig umbringen müssen. Sehr, sehr abgedrehte Story. Und es geht um so einen bösen Teddybären. Ich glaube, der ist der fiese Antagonist in der Reihe. Jetzt haben wir einen Hasen, einen Elefanten und das ist jetzt der Teddybär. Mal sehen, wie es noch weitergeht in Folge dieses Jahres. Verrücktes Jahr. Ja. Verrückter Name. Armikrok. Armikrok. Geistiger oder konkreter Nachfolger von The Neverhood, einem Spiel aus den 90er Jahren. Sind auch die Macher von Earthworm Jim. Ja, das erkennt man noch so ein bisschen am Stil. ist ein Point-and-Click-Adventure mit so einer Knetoptik. Stop-Motion. Stop-Motion sieht einfach nur fantastisch aus. Gespielt habe ich es noch nicht. Ja. Was du auch noch nicht gespielt hast, ist der Titel Dropsy für den PC. Dropsy. Ein Point-and-Click-Adventure mit Open World. Ja, es hat eine offene Welt, so offen wie so ein Point-and-Click-Adventure sein kann. Wir spielen Dropsy, einen umnachteten, aber doch freundlichen Clown. Vielleicht auch mit autistischen Zügen, weil er die Leute schlecht einschätzen kann. Stimmt. Von ihren Stimmungen her. Ach ja, genau. Sprechen kann er auch nicht. Also es gibt keinen Text in diesem Spiel, nur Symbole. Ja. Wirklich kommunizieren kann er wohl nur mit Tieren. Und über Umarmungen mit den Menschen. Ja, wird häufig missverstanden. Also stimmt ja. Schon, es ist ein autistischer, ein Clown mit autistischen Zügen, so kann man das durchaus sagen. Und er möchte die Menschen glücklich machen. Aber da er sie schlecht lesen kann, muss er erstmal herausbekommen, wie jeder Mensch so tickt. Und er muss herausbekommen, was die einzelne Person jetzt braucht, um Wertschätzung zu erfahren. Also ja, und die Geschichte ist eigentlich auch erstmal zunächst sehr, sehr traurig. Also wenn man an Clown denkt, denkt man ja eigentlich, das ist alles lustig, Zirkus, haha. Naja. Da ist ein schlimmer Vorfall gewesen, bei dem seine Mutter ums Leben gekommen ist, bei einem Brand im Zirkus. Sein Vater ist schwer krank und sein Wille mit der Umgebung oder den Mitmenschen zu kommunizieren, beruht auch darauf, dass er wurde verdächtigt, dass er für das Feuer verantwortlich ist und überhaupt, also dass alles von ihm ausging. Und irgendwie möchte er halt versuchen, das Ganze in geregelte oder bessere Bahnen wieder zu lenken. Und das müssen wir als Spieler eben durch das Lösen von Rätseln, die auch sehr, sehr anspruchsvoll sind und auch komplex, müssen wir halt versuchen, ihnen auf dem Wege damit zu helfen. Ja, wenn ich das jetzt so höre, würde ich es gerne spielen. Ja. Wird mittlerweile verramscht, wirklich für einen Spottpreis zu haben. Da sind wir dabei. Ja. Gerne dabei wären wir bei Super Mario Maker, der aber leider für die Wii U ist. Und die können wir uns jetzt nicht leider auch noch kaufen. Nee, die brauchen wir uns auch nicht kaufen. Und trotzdem finde ich, dass der Super Mario Maker eines der tollsten Tools ist, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe. Es ist doch fantastisch, dass man seine eigenen Super Mario Levels so einfach bauen kann. Und da trennt sich aber auch die Spreu vom Weizen. Und es wird deutlich, wie komplex und wie schwierig es ist, ein gutes Jump'n'Run Level zu bauen. Ich würde es gerne ausprobieren, aber da ich keine Wii U habe, muss ich mich beim Dahok einquartieren und es da mal spielen. Aber der wird sich wahrscheinlich nicht kaufen, weil er keine Kreativität hat. Und keine Fantasie. Tja. Ich habe nichts gesagt. Ich auch nicht. Weiter. Ja. Forza Motorsport 6. So ein Xbox-Spiel, wa? Ja, so ein kleines. Brumm. Das reicht auch schon. NHL 16. Klick. Xbox One, PS4. Klick, klick, klick. Jahr für Jahr und Mal für Mal sage ich immer wieder bei NHL, geil, geil zum Spielen. Gute Eishockey-Sports-Action. Da brennt das Eis, weil das so heiß ist. Sehr gut. Mhm. Ja, also ich persönlich, ich würde mir wünschen, dass ich Eishockey mehr mögen würde als Fußball. Dann müsste ich mir jedes Jahr dieses scheiß FIFA holen und dann könnte ich das richtig coole NHL spielen. Aber es ist so, wie es ist und ich muss damit leben, das unterlegene Spiel besser zu finden. Das nächste Spiel wirst du dir dann wahrscheinlich aufgrund von FIFA auch nicht holen, Pro Evolution Soccer 2016? Das ist auch richtig. Ja. Da trennt sich auch wieder die Meinungen. Manche sind mehr so die Pro-Evos und dann gibt es noch die FIFAs und ich gehöre halt mehr zum Lager der FIFAs, obwohl ich FIFA verachte. Ich gehe laufe einfach trotzdem mit. Ich komme da nicht mehr raus. Machst nichts. Soll gut sein, aber naja. Ich habe ja seit Nintendo World Cup kein einziges Fußballspiel mehr gespielt. Das ist nur konsequent. Ja. Gelogen, aber konsequent. Ich wünschte, es wäre so. Das war noch ein Spiel. Gut, Blood Bowl 2 oder 2. Um das mal kurz vorwegzunehmen, das ist der Nachfolger von Blood Bowl 1. Oh. Ja, einer Football-Variante im Warhammer-Universum. Brutal, blutig, spaßig. Fantasy-Football. Ja. Nicht zu verwechseln mit Fantasy-Football. Was seinerseits... Ja. Das meine ich doch. Ach so. Ja. Das ist ja clever. Ja, genau. Hm. Okay. Schachmatt. Tja. Wie sieht's mit Soma aus? Soma. Frictional Games, die das grandiose Amnesia erzeugt haben. Diesmal geht's unter Wasser. Weiter mit dem Horror und Beklemmung unter Wasser kennen wir ja schon von Bioshock. Allerdings wird da nicht geballert, sondern eher gepuzzelt und weggelaufen und sich versteckt vor Kreaturen. Kam ganz gut an bei Presse und auch bei euch da draußen. Und jetzt ein Titel für den 16-Bit-Malo. FIFA 16. Ja, FIFA 16, 16-Bit-Malo. Tja, clever. Das muss wohl so sein. Clever. Aber dazu möchte ich nur sagen, gutes Spiel. Kollidiert damit ein wenig damit, dass ich glaube, 2 Wochen später Fallout 4 erschienen ist und seitdem kein Platz mehr war in meinem Schacht, in meiner PlayStation-Spalte, um dort FIFA 16 einzuführen. Trotzdem muss ich sagen, es ist das beste FIFA seit FIFA 13 mindestens. Das wird schon was heißen. Ja. Also, es ist gut. Gutes Spiel zum Fußballspiel. Okay. Das reicht schon. Das letzte oder die zwei letzten Spiele drehen sich um die NBA. Zum einen NBA 2K16 und NBA Live 16. Heiße Basketball-Action auf dem Parkett. Verbrennt das Parkett. Anzunehmen, ja. Ich sag mal, das ist okay. Da geht es um großgewachsene Menschen. Hühnen. Hühnenhafte. Schwarze Hühnen. Schwarze Prachtkerle. Exemplare von ganz besonderen Hühnen. Ich habe das wieder losgedreht, Leute. Ne? Also, es gibt ja auch die weißen Hühnen. Natürlich die weiße Prachtkerle. Also die weißen gegen... Haben Sie schon irgendwann mal von einem Gast ein paar in die Fresse bekommen? Darauf kommst du nicht mehr raus. Also Basketball halt, ne? Der ewige Rassenkampf. Wir machen jetzt... Das war's auch schon mit dem September. Oktober wird alles bunt. Die Blätter, sie fallen, die Äpfel sind rund. A man chooses. A slave obeys. So, die Blätter fallen. Draußen vielen, muss man ja fast sagen. Denn wir befinden uns im Oktober 2015. Und da macht ein Spiel von sich reden. Namens The Beginner's Guide. Und wenn ihr mehr über dieses Spiel erfahren wollt, dann hört euch doch einfach unseren Podcast dazu an. Ich werde den in den Shownotes verlinken. Ich glaube, wir haben selten in diesem Jahr über ein Spiel so viel und ausführlich geredet wie über The Beginner's Guide. Darum an dieser Stelle nur meinen Daumen hoch. Thumbs up. Ja, Lego Dimensions. Tja, Simpsons, ne? Gibt's da. Muss man sich kaufen, zusätzlich, für viel Geld. Dann kann man die Simpsons spielen. Die Amiibos von Lego, sozusagen. Ja. Und dann kauft man sich die Simpsons im Paket und kann die dann spielen. Im Spiel. Fantastisch. Genauso wie Animal Crossing Happy Home Designer. Ja, wer braucht schon die Stadt, wenn er Häuser ausstaffieren kann? Man ist Innenarchitekt. Aber auch nur das, ne? Oder Ausstatter, ja. Ja, genau. Nee, nicht. Man kann nur Wohnungen schön machen. Das wollten wir auch schon immer. Das war's. Für den 3DS only. Ja. Das machst du manchen Besitzer von anderen Konsolen neidisch. In der Tat. Genauso wie Tony Hawk's Pro Skater. Uns PCler, wie wir uns gerne mal nennen, neidisch macht. Nein. Tony Hawk's Pro Skater 5, ein technisches Desaster, sieht furchtbar aus. Ich konnte meinen Augen kaum trauen, als ich das Spiel damals auf der E3 gesehen habe. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Liebe Olli Olli. Dann doch tatsächlich lieber Olli Olli, das sieht noch besser aus. Ja, das ist das Witzige daran. Ja. Naja, lassen wir es mal so stehen. Kaffein. Koffein. Kaffeine. Kaffeine. Episoden Survival Horror, was in so einem Science-Fiction-Szenario angesiedelt ist. Man spielt es aus der First-Person-Perspektive und ich besitze es, warum auch immer. Weil du fast jeden möglichen Scheiß besitzt. Also. Woher willst du wissen, dass es Scheiß ist, mein Freund? Nein, Scheiß sage ich allgemein. Ach so. Ja, jedenfalls habe ich es. Nachdem ich meine Steam-Bibliothek, so cool wie ich bin, gerne mal so durchforste, einfach so ein bisschen gucken, ne? Ein bisschen schwufen, war es da. Keine Ahnung warum. Spielen. Muss gut sein. Mhm. Ja, dann ein Spiel namens Prison Architect. Ja, ja, ein Gefängnissimulationsspiel. Wie vorhin schon erwähnt, in super Kombination zu The Escapists zu spielen. Da wird nicht erst das Gefängnis aufbauen, später mit The Escapists wieder daraus ausbrechen. So. Also ähnlich wie ein Städtesimulationsspiel muss man hier eben ein gut funktionierendes Gefängnis leiten, genau, führen, aufbauen. Mit Todestrakt und allem drum und dran. Genau. Minimalistische Grafik, aber ausreichend für das. Ja, sieht aus wie so ein Flash-Spiel im Grunde, jo, aber schön poliert. Jo. Jo, jo. Transformers Devastation. Das Spiel sieht toll aus. Ist von den Bayonetta-Machern Platinum Games. Optisch orientiert es sich an die Zeichentrickserie der 80er Jahre, die ich kaum noch in Erinnerung habe. Eigentlich gar nicht. Aber als ich mir dann Bilder angeschaut habe, muss ich sagen, jo, das haben die Jungs und Mädels gut gemacht. So ein Prügelspiel, ordentlich Zerstörung mit den beliebten Transformers. Für die Fans halt, ne? Für Fans auch Minecraft Story Mode. Die erste Episode ist ins Rennen geschickt worden und ja, für die Kleinen, ne? Ja, oder die Großen, die auch gerne mal ganz klein sind. Ja, das bezweifle ich ja so ein bisschen. Du findest, das ist ein Spiel für Kinder? Na, nicht zwangsläufig, aber das, was ich davon gesehen und gehört habe, hat mich jetzt leider nicht so angesprochen. Hatte ich vorangenommen, deine Meinung beeinflusst so reingeht, dass du deine eigene Meinung erst gar nicht bilden möchtest? Ich mag Minecraft und ich mag Telltale. Diese Kombination sollte eigentlich prima sein. Ergo? Warten wir es mal ab, ne? Ist ja auch erstmal die erste Episode. Mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Dann aber der erste große DLC zu The Witcher 3, Hearts of Stone. Tolle Erweiterung. Mehr kann man dazu nicht sagen. Tolle Erweiterung, tolles Spiel. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Es ist auch schon alles gesagt worden. Ja. Ein bisschen was dazu sagen kann ich zum nächsten Spiel. Emergency 2016. Ja. Hier gilt es, die Pest aufzuhalten, die Köln einheim gefallen hat. Die Pest ist wieder da, ihr habt richtig gehört. Köln, wo auch sonst, ist der Ort des Geschehens und wir müssen unsere Einsatzkräfte koordinieren, um sie aufzuhalten. Kein gutes Spiel. Ich muss euch enttäuschen. Kein gutes Spiel. Das nächste Spiel ist eins, wo ich ein bisschen irritiert war. Ich habe eigentlich gedacht, oh, jetzt kommt ein Rollenspiel raus. Aber so ganz stimmt das nicht, denn Dragon Quest Heroes, der Weltenbaum und der Tyrann aus der Tiefe, ist eher ein, na, was ist es? Klopper. Ja, der Marke Dynasty Warriors, die wir ja alle so lieben. Ich liebe Dynasty Warriors. Du hast jeden Teil gespielt. Ja, ich habe jeden Teil gespielt. Ich habe mir das Logo auf die Stirn tätowieren lassen, schon vor langer Zeit. Ganz klein. Ja, ganz klein. Sieht aus wie ein Muttermal. Ist total cool. So wie das Spiel. Und Dragon Quest Heroes. Die Dragon Quest Reihe hat sich ja in den letzten Jahren schon öfter mal ein wenig abgewandt von ihren RPG-Wurzeln. So auch diesmal. Aber das kann passen. Das hat auch überraschend gut zu Zelda gepasst. Mit ihren Triforce Heroes. Und ähnlich ist es auch bei Dragon Quest Heroes. Optik ist sehr, sehr schön, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Passend. Ja. Dann ein wirkliches, großes Japano-Rollenspiel. Tales of Systeria. Für PC, PS3 und die PS4 erschienen. Ja, die Tales of-Reihe, eine der größten, die es gibt, krankt meiner Meinung nach immer wieder an seiner leeren Welt. Irgendwie gibt es da nicht so wirklich viel. Groß ist sie, keine Frage. Aber so ganz warm bin ich mit keinem Teil der Serie geworden, leider. Und darum denke ich, Tales of Systeria bleibt erstmal ja, von meiner Festplatte fern. Schade eigentlich. Overlord, Fellowship of Evil. Alles ist schlecht, steht hier bei mir. Das ist aber eine ganz schön harte Aussage. Sicherlich fundiert. Ja, ich kann das Ganze auch zementieren mit einer einzigen Aussage von Eurogamer, die sagen nämlich einfach Finger weg. Finger weg von diesem Spiel. An die Maus sollte man gehen und ans Cockpit sollte man gehen bei dem Spiel Rebel Galaxy. Das ist ein Spiel, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Erst im Zuge dieses Rückblicks, nachdem ich gesammelt habe, ist es mir aufgefallen. Und wer erinnert sich denn noch an das Spiel Freelancer? Das war ein großes Open-World-Weltraum-Simulationsflugspiel. Und da knüpft es genau an. Man hat prinzipiell Freelancer trifft auf Black Flag-Kämpfe mit Raumschiffen. Und ja, man hat ein großes All, man kann Aufträge aufnehmen, man kann Karriere verfolgen, kann ja prinzipiell tun und lassen, was man möchte. Ein ganz interessanter Titel, ein kleines Team hat Großes geleistet, wurde von den Usern weltweit auch mit 8,1 Punkten belohnt. Rebel Galaxy, cooles Spiel. Jo, cool auch der DLC zu Guild Wars 2, Heart of Thorns. Ja, absolut empfehlenswert. Wer ja, bei Guild Wars noch nicht gespielt hat, MMOs aber mag, sollte das sofort sich mal zulegen. Das Hauptspiel ist jetzt Free-to-Play. Der eben genannte DLC natürlich nicht kostenlos. Ich kann nur sagen, dass der sich absolut lohnt, weil er das Hauptspiel ergänzt. Für Spieler, die eben schon über die Level 80, also beziehungsweise Level 80 erreicht haben, also das Maximallevel, stellen sich hier wieder neue Herausforderungen. Die Welt wird um den Maguma-Dschungel erweitert. Darüber hinaus geht es diesmal, also die Fläche ist nicht so groß im Gegensatz zum bisherigen Welt, aber es geht diesmal in die Höhe. Daraus ergibt sich auch, dass sich die Entwickler verschiedene Fähigkeiten erdacht haben, die man im Laufe dieses Spiels oder eben im Laufe des Spielens des DLCs erlernen kann. Darunter fällt das Gleiten, eine Fähigkeit, die ich absolut genial umgesetzt in diesem Spiel finde. Funktioniert aber auch nur in diesem Teil, also im DLC, also im Hauptspiel selber wird es weiterhin nicht gehen. Ja, also ich habe mir viel von dem DLC versprochen und ich bin nicht enttäuscht worden. Schön, schön, schön. Warhammer The End Times Vermintide Co-op-Shooter. Tja. Ich erinnere mich an das Video zur E3, das wir gesehen haben und wir haben einstimmig gesagt, das sieht ja mal toll aus. Ja, und der erste Eindruck sollte sich bestätigen. Ein gutes Spiel. Der tatsächliche, wenn man das so sehen möchte, Left 4 Dead Nachfolger, nachdem Evolve aus dem eigenen Hause es ja nicht ganz so schaffte, hat Warhammer The End Times, Vermintide, eine wirklich spaßige Multiplayer-Prügel- und Ballerspiel-Nummer abgeliefert. Schön. Stimmungsvoll, wie gesagt, wie schon erwähnt, auch im damaligen Podcast, eine Welt, die wieder für geschaffen ist, um ein solches grimmiges, düsteres Spiel mit der Prämisse hinauszuhauen und sie haben es getan. Home Run, Baby. Coole Nummer. Ja, zu guter Letzt Ein Jahr ohne Assassin's Creed ist ein verschenktes Jahr. Assassin's Creed Syndicate erschienen. Ich habe ein Video dazu aufgenommen. Ich werde es auch verlinken. Und ja, ich habe in diesem Video auch gesagt, ich werde so zwei, drei Worte dazu sagen. Und was soll ich anderes sagen, als es ist halt Assassin's Creed. Es ist halt immer und immer wieder das gleiche Tun nach dem selben Verfahren. Nett ist dieser Greifhaken, den man jetzt hat. Da kommt man relativ schnell und effektiv auf die Gebäude. Allerdings, und das finde ich sehr schade, nimmt das der Reihe eigentlich genau das, was ich mir wieder gewünscht hätte, nämlich das Erklimmen von Gebäuden, mal zu überlegen, wie kommt man am besten jetzt an diesem riesigen Turm hoch und gelangt zur Spitze. Also es ist immer weiter casualisiert. Es ist spielerisch keine Herausforderung mehr. Ich habe jetzt irgendwie nach einigen Spielstunden meinen Charakter hochgelevelt, habe meine Gänge ausgebaut und die Hauptstory kann ich jetzt in einem Rutsch durchspielen. Und selbst wenn ich das nicht getan hätte, wäre es jetzt nicht wirklich schwierig gewesen, denn wenn man so ein bisschen spielen kann, dann weiß man, jetzt muss ich den Knopf drücken, dann blocke ich, dann drücke ich den anderen, dann töte ich. Ganz simpel, wie Batman, nur nicht so gut. Leider. Ansonsten sieht das Spiel wieder fantastisch aus. Es hat eine gute Atmosphäre. London ist prima in Szene gesetzt. Die Open World funktioniert auch. Ach, ja, es ist einfach ein Assassin's Creed von Ubisoft. Ach, und eins noch. Halo 5 Guardians. Juhu! Toll. Halo 5. Für die paar Leute, die wirklich eine Xbox sich geholt haben, eine schöne Angelegenheit. Eine nette weitere Edition zum beliebten Halo-Universum. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich sehe aber gerade, ich hätte fast einen Titel übersprungen, einen ganz kleinen, einen ganz charmanten namens The Park von den Secret World-Machern. Ein Spiel, was auch in der Secret World, was an Cthulhu angelehnt, das Universum ist, spielt. Da spielt man eine Jungmutter, die ihr Kind sucht, was in einem düsteren Freizeitpark verschwindet. Und ja, es wird so ein Psychotrip, der ganz nett sein soll, ohne große Höhen und ohne große Tiefen. War so ein typisches Halloween-Spielchen und wird wahrscheinlich in einem Jahr niemand mehr jucken. Im November kühlt es sich ab. Wir ziehen uns warm an, denn Sonne wird knapp. Nun, remember, the Games of November. Und damit fangen wir doch am besten mal an mit Anno 2205. Ja. Ein Aufbaustrategiespiel, wie die Vorgänger. Neuerungen, man kann den Mond besiedeln. Weitere Neuerungen, wesentlich größere Karten, die auf eine neu entwickelte Engine zurückzuführen sind. Und auch im weiteren Gameplay sind einige Verbesserungen noch zu den vorherigen Spielen gemacht worden. Zumindest ist das so benannt worden. Ja. Schön. Anno halt, ne? Ja. Für Fans. Für Fans. Man kannte den Wild West und seit dem 4. November 2015 nun auch den Hard West. Hard West. Ja, das war doch dieses XCOM-Spielchen im Wilden Westen, richtig? Ja, rundenbasiertes Strategie-Action-Erlebnis. Knüppelhart. Mit fantastischen Elementen, die den Wilden Westen aufwerten. Ja, und das wurde belohnt mit einem Metascore von 73% und einem User-Score von 7,8 Punkten. Ja. Klingt gut. Ebenfalls gut hätte klingen können Need for Speed, eine Art Reboot der beliebten Serie. Tja, kam nur so mäßig an. Aber das ist dann halt so. Ja, damit muss man, ich sag mal, besser so, als wenn das nachher keiner gemocht hätte. Tja, man kann auch sagen, absolut. Man kann auch sagen, unter der schicken Karosserie tuckert ein lahmer Motor. Ja, oder gar nicht, sondern wie bei den Flintstones einfach nur. Verstehst du? Ja. Gut. Es ist immer wieder schön, wenn man Leuten zuhören kann, die absolut Ahnung auch von Autos und so haben. Und das ist wirklich, also das ist eine Bereicherung. Moment, nicht Brumm. Brumm. Brumm. Ja, Brumm. Es brummte ganz heftig bei Call of Duty Black Ops 3. Eine Spielereihe, die schon lange mit Abnutzungserscheinungen zu kämpfen hat. Black Ops 3 hingegen wurde durchgehend eigentlich relativ wohlwollend von der Kritik aufgenommen. Aber nicht von den Spielern. Das ist eine extreme Diskrepanz hier zu beobachten. Der Metascore liegt bei 81%. Der User-Score bei 4,6 Punkten. Was ist da los? Was ist da los im Lande von Call of Duty? Ja, ich hoffe, dass sich das auch auf die Verkaufszahlen ein bisschen auswirkt. Denn wir haben ja schon darüber gesprochen, was das für Menschen sind. Ja. Geisterfahrer und Pyromanen. Und Schlimmeres. Ja, die guten Leute, die spielen natürlich alle seit dem 10. November Fallout 4. Gut, dass hier zwei gute Menschen am Tisch sitzen. Ja, so sieht es nämlich aus. Ja. Über Fallout 4 haben wir auch durchaus schon das ein oder andere Wort im vorangegangenen Podcast verloren. Ein Spiel, das man sich durchaus geben kann. Wenn man über ein paar kleine Schwächen und nicht unbedingt den größten Innovationswillen hinwegsehen kann. Ja, auch hier wieder zu beobachten, Metascore 84%, User-Score 5,4. Das ist eine echte Strafe, finde ich, für dieses Spiel. Ja, meiner Ansicht nach eine höchst ungerechte Strafe. Ja. Da sind wahrscheinlich die falschen User gefragt worden, nehme ich mal stark an. Die bösen Menschen. Die bösen Menschen. Denn die Fachpresse gibt 87% von der GameStar, 9,5% gibt Gamers Global, 90% 4Players und alle schwärmen von Fallout. Nur die Leute scheinbar nicht. Ja. Glaubt mal dieser Zahl hier. Das Nörgeln fällt den Leuten online immer besonders leicht. Darum gebe ich da einen Scheißdreck drauf. Krass. Die sollen doch alle was anderes machen. Am besten vielleicht auch mal eine Runde StarCraft 2 Legacy of the Void spielen. Oh ja, das wäre toll. Formidablen und fulminanten Abschluss der StarCraft 2 Trilogie. Ja, jetzt sind mal wieder zu guter Letzt die Protoss dran. Und mal sehen, wohin sich das Galaxis-Universum entwickeln wird. Spannend. Ja. Nun, und dann... Am 13. November war es dann soweit. Rise of the Tomb Raider erschien auch für die Sony-Konsolen. Da haben ja alle drauf gewartet. Ich nicht. Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich verstehe das nicht. Rise of the Tomb Raider wird mein Spiel nächsten Jahres, das sage ich jetzt schon, egal diesen was da kommt. Jahres. Ja, die Zeitmaschine, ihr wisst schon. Rise of the Tomb Raider wird das Spiel von diesem Jahr, es wird mein Spiel des Jahres werden, so. Sieht fantastisch aus, also wirklich fantastisch aus. Die haben genau das getan, was man tun sollte mit der Serie. Ein bisschen die Action runternehmen, mehr Tombs rein, ja, ein bisschen Rätsel, ein bisschen hier, viel mehr Lara und kam bei allen gut an. Presse und Spielerschaft sind sich einig. Das ist ein sinnvolles und gutes Spiel im Sinne einer guten Fortsetzung. Ja, darauf erhebe ich mein Glas. Ja, man sollte vielleicht noch erwähnen, dass es erschienen ist für die Xbox One und nicht für PlayStation 4 und 3. Das kommt ja erst noch. Da können wir uns dann alle drauf freuen, wenn das soweit ist. Oder auch nicht. Naja, The Crew, Wild Run. Die kleine Spitze lasse ich nicht unkommentiert, aber gehe jetzt trotzdem auf The Crew ein. The Crew, Wild Run ist erstmal eine gute und sinnige Erweiterung für Leute, die das Hauptspiel wirklich in vollen Zügen genossen haben und komplettiert haben. Und Leute, die sich mehr Multiplayer-Komponenten gewünscht haben für das Spiel. Denn es erweitert das Spiel um eben diese Events. Es gibt so besondere Festivalitäten, an denen man teilnehmen kann. Und man bekommt dann auch Motorräder und Trucks und komische Driftcars. Aber was viel interessanter ist, dass auch wir, die die ganz normale Version von The Crew haben, ein Update bekommen haben, was es in sich hat. Es waren über 7 oder ja, knapp 7 GB Neuerungen in diesem Spiel enthalten. Unter anderem eine grafische Verbesserung des Spiels, die sich wirklich sehen kann, lassen kann. Sie haben ein bisschen an der Performance geschraubt und überhaupt, es gibt Wassereffekte auf Straßen. Das Spiel sieht jetzt noch besser aus und ja, ist das einzige, ja, beinahe das einzige Rennspiel, was mich wirklich begeistert. Und ja, The Crew, super, super, ein wunderbares Spiel für Leute, die große, weite Welten mögen und lieben, wie ich. Und da bin ich auch gerne im Auto unterwegs. Brumm. Ja, mal zwei. Ja, große, weite Welt trifft bedingt zu auf die Battlefront Star Wars. Der große Multiplayer-Spaß, dahingerotzten Einzelspieler-Sektion. Nun ja, sieht schön aus, kommt natürlich passend, kam natürlich passend vor dem Start des neuen, jetzt inzwischen ja auch schon wieder alten, siebten Star Wars Teils. Guter Film, nicht wahr? Guter Film. Naja, das ist halt ein Spiel, was die Meinung wieder spaltet. Technisch durchaus ansprechend, aber Gameplay und auch alleine der Inhalt, den das Spiel einem bietet, grenzwertig. Ja, und das quittierten die User international auch mit 3,5 Punkten. Das ist bis jetzt die tiefste Zahl, die ich eruieren konnte, zumindest bei so großen Titeln. Beschämend. Beschämend. Beschämend, aber auch sicherlich dem der Tatsache geschuldet, dass EA der Publisher ist und alles, was EA macht, hat erstmal durchaus schlecht bewertet. Ja, dann hätte ich jetzt gerne einen Vergleich. Aber ich lasse das mal so stehen, weil es durchaus Sinn macht, was du sagst. Ja. Na wo? Ja, doch. Gut. Und zu guter Letzt Vendetta Curse of Ravenscry. Ja, am Anfang des Jahres kam Raven's Cry heraus. Ein Spiel von Topo Interactive, was sich an Assassin's Creed und Gothic versuchte, gepaart mit einer klassischen Piraten-Attitüde, wie Risen sie schon vorgehalten hat. Es war eine Katastrophe. Alles war schrecklich, furchtbar. Jetzt wird das Spiel neu aufgelegt, beziehungsweise es bekommt auch ein Add-on. Also die Leute, die Raven's Cry gekauft haben, die bekommen diese Erweiterung kostenlos. Und das Ganze ist erstmal eine inhaltliche Ausstattung mit über 200 Quests, die Grafik wurde überarbeitet, die Sprachausgabe, die englische, wurde komplett neu eingesprochen, finde ich vorbildlich. Sie haben Schiffskämpfe gehabt, man konnte also an gewissen Stellen mit dem Schiff ein bisschen rumschießen. Da haben sie die Welt geöffnet, haben gesagt, nein, ihr könnt nicht nur da rumschießen, ihr könnt jetzt den kompletten Ozean besegeln, wie in Black Flag. Sie haben eine neue Tierwelt auf die Beine gestellt, also haben quasi auch innerhalb der sonst so leeren Spielwelt auch für ein bisschen Leben gesorgt und es wird mit Wohlwollen gesehen. Die Meinungen, zumindest der Spielerschaft, sind durchgehend positiv. Die Presse hat sich da nicht wirklich zu geäußert, zumindest habe ich nichts gefunden. Würde mich mal interessieren, was die Menschen, die dafür Geld bekommen, sagen, wenn sie sich das Spiel nochmal angucken. Denn ich finde, jedes Dick-Spiel, tut mir leid, kriegt eine Aufwertung, wenn ein neues Update rauskommt. Dieses Spiel wird dann einfach übersehen. Finde ich ungerecht und unfair. Würde ich mir wünschen an der Stelle. Hat bei Batman ja auch geklappt. Oder auch nicht so richtig. Zumindest hat es ein paar Punkte mehr bekommen. Soll in dem Spiel auch wieder fahren. Ja, Batman, da bin ich raus. Nee. Batman. Ich erkläre den Monat für beendet. Im Dezember man Sterne sehen kann und dann fängt alles von vorne an. Ho, ho, ho. Dezember 2015 beginnt mit Just Cause 3. Ja, Just Cause 3. Der dritte Teil der Erfolgsstory von Just Cause wird nicht zu Ende geführt, sondern einfach nur weitergeführt. Man hat diesmal noch mehr Gadgets, unter allem voran seinen Greifhaken nebst Wingsuit, was eine besonders schnelle Möglichkeit der Fortbewegung ermöglicht. Ich bin ein bisschen irritiert ob der Wertung. Ich hätte das Spiel so im guten 80er-Bereich eingeordnet, obwohl ich es nicht gespielt habe, aber was man so gesehen hat und so weiter, hat erstmal das suggeriert. Aber ich schaue mir die Wertung an und ich sehe, okay, 4 Players, 49 Punkte. 49 Punkte. Entschuldigung, 79. Es ist früh, spät, wie auch immer. Ich bin in der Arme aufzupassen. Sehr gut. Also ne, 79 Punkte, gute, souveräne Note. GameStar, 76. Das krachigste Open World, der krachigste Open World-Titel des Jahres ist eine Spielwiese, die umso besser funktioniert, je weiter wir die Hirnaktivität zurückfahren. Da sollte dir von den GameStar eigentlich nicht schwer fallen. Darum bin ich ein wenig überrascht, ob dieser Note. Tja. Irritierend, aber ist so. Gut, dann weiter zum nächsten Titel. Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Ja. Was soll man sagen? Es ist ein weiteres Spiel der beliebten Tom Clancy Rainbow Six Reihe. Jetzt als Belagerungskampf reduziert auf die Räumlichkeiten eines Hauses. Ja. Terroristen gegen Counter-Striker. Quasi. Terroristen gegen Terroristen. Terroristen win. Sehr dynamisches Spiel, das Haus dynamisch dadurch, dass man es auseinandernehmen kann nach Strich und Faden, sich durch Wände und Decken ballern könnte. Ja, ist nicht zu unterschätzen, diese taktische Komponente, die sich dadurch eröffnet. Wenn jemand hinter der Tür steht, bam, zack, tot. So sieht's aus. Aber auch schon der Einstieg durch das Fenster will wohl überlegt sein, wo steigt man in das Haus ein und wie macht man dann den Terroristen die Hölle heiß. Ja, zumal man wirklich aufpassen muss, man ist ziemlich schnell am Ende. Ein Schuss genügt, tot. Wie im wahren Leben. Ja, das stimmt. Das macht so gut. Ja, Multiplayer only, aber so muss das bei dem Spiel eigentlich auch sein. Ja. City Economy. Oh, das großartigste Open-World-Spiel dieses Jahres. Astragon hat es auf den Weg gebracht. Wir müssen die Stadt vom Schmutz befreien. Als Serviceunternehmen sind wir unter anderem mit der Abfallentsorgung in der Stadt, in der frei befahrbaren und begehbaren Stadt, die uns neue Möglichkeiten eröffnet. Und das Ganze wird auch honoriert von GameStar mit 19 Punkten. Und ja, die finden das ganz toll, das Spiel. 19 verdiente Punkte. Prozentpunkte. Beeindruckend. Ja. Xenoblade Chronicles X. Oh, Xenoblade Chronicles X. Die Fortsetzung des beliebten Xenoblades für die Wii, ja, eines der größten JRPGs-Spiele, die es wohl so gibt. Spielt sich so ein bisschen wie ein MMO, eine große Welt, viele Quests und so weiter. Hat ein action-orientiertes Kampfsystem, aber auch das ist eher an MMOs orientiert. Man klickt sich so durch die einzelnen, wie sagt man, Skills, wartet in die Cooldown-Phase ab, bis sich das wieder aufgeladen hat und wählt es dann wieder aus. Ja. Das Spiel ist noch größer als der Vorgänger, riesige Welten, man ist nachher nicht nur als kleine Person unterwegs, sondern auch als riesiger Mech und trifft noch riesigere Monster. Ja, ich glaube, das habe ich alles schon im letzten Jahr erzählt, als ich über dieses Spiel gesprochen habe, aber wenn man eine Wii U besitzt, kauft und, unter Vorbehalt, und auf große, toll inszenierte japanische Rollenspiele steht, dann kauft es euch. Sofort. Sieht es auch so mit dem nächsten Titel aus. Lightning Returns, Final Fantasy 13. Endlich auch auf dem PC. Endlich, ja. Was haben wir nicht auch gewartet, dass diese abstruse, monströse Abnormalität nun endlich auch den PC befallen kann und ihn verseucht mit seiner Schändung gegenüber dem Heiligtum, das Final Fantasy über die Jahre hinweg aufgebaut hat. Naja, für Masochisten und Leute, die einfach aufgegeben haben im Leben. Ja, oder Leute, die gerne auch sonst Call of Duty spielen. Neugierig sind, sage ich lieber. Neugierig auf Neues. Neue Erfahrung. Erweitert euren Horizont mit diesem Spiel. Love, Peace and Harmony. Oder spielt Yakuza 5. Kann man machen. Sollte man lieber tun. Die einzig wahre Alternative zu Final Fantasy in den letzten Jahren. Die einzige. Ja, das neue Final Fantasy quasi. Wir können auch sagen Final Fantasy 5. Ja, der geistige Neuanfang der Serie. Der Reboot quasi. Final Fantasy wurde mit Yakuza 5 gerebootet. Final Fantasy 5 wurde mit Yakuza 5 gerebootet. Ja, jetzt mal Spaß beiseite. Ein weiterer Teil der beliebten Open-World-Yakuza-Reihe. Yakuza, für die Leute, die es nicht wissen, das ist die japanische Mafia und man ist selber ein Mitglied davon oder auch nicht. Man hat Familienstreitigkeiten zu klären, aber auch das alltägliche japanische Leben muss irgendwie gemeistert werden und all das bietet einem dieses Spiel und dazu noch jede Menge Spaß und Kurzweil. Aber nur, sofern ihr eine PS3 besitzt. PS4-Besitzer gehen da leer aus. Die gucken in die Röhre hinein. Oder spielen Hateful Boyfriend Holiday Star. Ja, das war doch dieses Taubenspiel. Das Tauben-Dating-Simulationsspiel. Habe ich relativ schnell wieder aus meinem Ergebnis im Gedächtnisspeicher entfernt. Eigentlich schade. Ja, ihr müsst jetzt auch meine Erinnerung nicht unbedingt wieder auffrischen, aber ich kann euch auch jetzt nicht großartig davon abhalten. Also. Tauben lieben sich. In einem Dating-Simulationsspiel. Sehr japanisch. Sehr niedlich. Und das Ganze noch zu weihnachtlichen Themen aufbereitet. Wir haben so Weihnachtshüte auf. Ho, ho, ho. 12 Monate hat das Jahr und die können wir jetzt hurra. Madre de Dios! Es el Pollo Diablo! Das waren sie doch glatt. Die Spiele des Jahres 2015. Aber wir sind noch nicht am Ende, denn wir wollen ein bisschen resümieren wollen wir. Und dazu habe ich euch die kleine, aber fordernde Aufgabe gestellt, Top 5 Spiele zu finden, Top 5, wie man auch hier in Deutschland sagt, die euch gefallen haben. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze reihum und beginnen mit unseren Top-Spielen. Tops ist immer leichter als Flops. In der Regel. Und da fängt doch mal die Kathi an. Ja, natürlich, warum auch nicht, ne? Spiel. Die Kathi hat vor, das Ganze hier ein bisschen zu sprengen, weil die Kathi der Meinung ist, dass man auch mal was ganz anderes sagen könnte, als man eigentlich hier erwarten würde von der Kathi. Was? Also, ja! Wie? Boah, das überfordert mich jetzt. Ja. Also. I just fucking hate this world and these human worms feasting on its carcass. Meine Top. Und hier wird keine 5 gesagt, sondern eigentlich sind es nur 2 Titel, die ich hier finden werde. Top 2. Und einer davon ist auch wirklich in diesem Jahr erschienen. Der andere ist ja nicht in diesem Jahr erschienen. Aber die Tatsache, dass ich ihn hier nennen werde, soll damit auch mal zeigen, dass es bestimmte Spiele gibt, die über die Jahre hinaus vielleicht sogar in ihrer Art besser werden, dass sie dann immer noch neue Spieler finden. Und diese so bannen, dass ihr sie tatsächlich in eine Top-Liste des jeweiligen Jahres bringen könnt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Guild Wars 2 Heart of Thorns, das DLC von dem MMO Guild Wars 2, das ich eben schon genannt habe. Absolut, also das, was man erwartet, also was ich erwartet habe, hat es erfüllt. Und darüber hinaus, es hat mir wieder viel mehr Spaß an dem Gesamtspiel gemacht. Neue Herausforderungen. Punkt, das ist der eine. Und das ist das für 2015, also was wirklich in diesem Jahr rausgekommen ist. Der andere, ein weiterer wieso? Ich bin jetzt dran. Ich zieh das jetzt durch. Ich bin Solo-Gitarrist. Und dann kommst du dann und willst was von mir. Das ist nicht so gut. Denn das hängt damit zusammen. Der nächste Titel, nicht aus diesem Jahr. Diablo 3. Reaper of Souls. Ja. Der Titel, weswegen ich den vorherigen eben genannten Titel momentan nicht spielen kann, weil ich diesen Titel jetzt, wie man so schön sagt, suchte, in diesem Jahr erst erworben, in diesem Jahr festgestellt, dass ich das vielleicht schon viel, viel früher hätte spielen sollen. Ein wirklich, wirklich geniales Hack and Slay. Looten bis zum Abwinken. Ich bin absolut begeistert von diesem Spiel. Und deswegen ist es jetzt auch in meinen Top irgendwas dieses Jahres, beziehungsweise des letzten Jahres, 2015. Und alle anderen Spiele, die in diesem Jahr vorgestellt wurden, sind, wenn ich sie als gut erachte, bisher erst auf meiner Wunschliste erschienen. So, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Also das war mal höchst ungewöhnlich. Ich muss mal die Luft anhalten hier. Jetzt habe ich aber Bauchschmerzen. Nach dieser Brechung mit den Traditionen. Ja, tja, was hat man davon? Frauen. Tja, Frauen, wenn man Frauen einlädt, dann passiert sowas. Ja. Ja, Ich habe ein Männchen gemalt in der Zwischenzeit. Bitte, fahr fort. Ja, ich habe jetzt auch in erster Linie Spiele von 2010 bis 2014 mir rausgesucht, weil 2015 habe ich jetzt gar nicht so viel gespielt. Ich denke mal, das ist auch in Ordnung, oder? Und ich, eigentlich auch natürlich. Nur Brettspiele, weil ich habe mit Computerspielen nicht mehr so wirklich viel am Hut. Aber ich sag mal, heute ist ja Tu, was du willst, Tag und darum mache ich jetzt auch mal einen. Also solange es Videobrettspiele sind. Nein, Spaß beiseite. Ich kann das hier absolut nachvollziehen. Und jeder so, wie er glücklich ist, sag ich mal. Und ist ja auch immer gut hier alles. Und ich versuche gerade einfach nur Zeit nochmal zu überbrücken, weil ich... Man merkt es. Kurz hier... Er blättert durch die Listen. Meiner Gedanken sammeln muss, um zu wirklich zum Protokoll zu bringen und das auch wirklich sinnig mit Inhalt zu füllen von den Dingen, von denen ich berichten möchte. Soll ich mit meinem fünften Teil anfangen? Nee, und ich fange mal an mit meinen Bad Five und ich muss da auch gestehen und auch sagen, dass ich versuche, Spiele zu bewerten, die ich selber auch gespielt habe. Und tatsächlich habe ich relativ wenig schlechte Spiele gespielt in diesem Jahr und dafür bin ich sehr glücklich. Ich freue mich. Das ist eine gute Sache. Darum sind die Spiele auf der Liste gelandet, die ich nicht mag und von denen ich mir wünsche, dass sie schlecht sind und von denen ich auch ausgehe, dass sie schlecht sind. Und weil das auch vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen ist, mache ich das in einem Abwasch und sage ganz schnell Lightning Returns für den PC, Rise of the Tomb Raider, Batman Arkham Knight, Assassin's Creed Syndicate und Mario Party 10. Das Einzige, was ich gespielt habe und was enttäuscht hat und deswegen wirklich schlecht ist. Die anderen vier sind einfach nur Spiele, die ich, weiß ich nicht, die, also Leute, die das mögen. Aus Prinzip mag er sie nicht. Ja, aber es ist durchaus fundiert. Aus Prinzip mag er sie wohl nicht. Lassen wir das mal so stehen, die Meinung, die du mir hier aufzwingst. Ja, das sollen wir tun. Ich fange auch mal mit meinen Flops an. Ich mache es jetzt mal spannend. Ich nenne nämlich auch Batman Arkham Knight. Ich habe es dieses Jahr nicht... Letztes Jahr nicht gespielt, dieses Jahr werde ich mir das nochmal überlegen. Die technischen Defizite, die das Spiel hatte, die sprechen ja Bände. Das ist ja ein Trauerspiel sondergleichen. Also für die Leute, die das letzte Jahr verpennt haben, Batman Arkham Knight ist erschienen und gleichzeitig wurde es wieder entfernt aus dem Steam Store, weil das Spiel einfach nicht lief. Selbst High-End-PCs hatten Probleme damit, das Spiel halbwegs ans Laufen zu bekommen. Dann sagte Warner, ja, kein Problem, das machen wir dann. Wir bringen das Spiel wieder raus und dann wird es auch laufen und dann ist das auch passiert. Es wurde gepatcht, aber nicht wirklich hat es sich verändert. Es war immer noch schwierig. Gute PCs hatten Probleme damit und es wird immer noch gepatcht daran. Und ja, es ist einfach nur erbärmlich, wie diese Portierung gelaufen ist. Die PC-Version, die Konsolenversion sollen so einigermaßen gut gewesen sein, also da gab es jetzt nicht diese technischen Schwierigkeiten und darüber hinaus soll es mit einer der besten Teile der Serie sein. Ja, trotzdem mein Flop-Titel auf dieser Liste und als zweites, das habe ich ja schon erwähnt, Grow Home, eine Enttäuschung von Ubisoft. Der kleine Roboter, erinnert euch, Bart will die Ranke hoch. Nicht so schön. Jetzt aber weiter mit den Tops, ne? Ja. Machen wir einen Wechsel, hast du fünf? Ich habe fünf und ich fange an mit einem Titel, der eigentlich auf der Liste nicht wirklich was zu suchen hat. Ich nenne ihn aber trotzdem. Halt, ist das dein Platz 5? Es ist mein Platz 5. Gut. Logischerweise. Und es handelt sich dabei um Hatred. My name is not important. Nicht, weil ich dieses Spiel zwangsläufig großartig finde, sondern es liegt eher daran, dass das Spiel Diskussionen ausgelöst hat. Und meiner Ansicht nach auch viele Redakteure und auch Spielekritiker entblößt hat in ihrer Meinung und in ihrer Art der Berichterstattung, die ich durchaus heuchlerisch fand. Und bevor man was Falsches sagt, sagt man einfach nur das, was man meint, richtig, was man meint, wäre richtig. Nämlich auf dieses Spiel, was ja so brutal ist und keinen Sinn macht, draufzuhauen. Anstatt sich vollkommen unvoreingenommen mit dem Spiel zu beschäftigen, wird vorher eine riesen Werbentrommel für dieses Spiel veranstaltet. Es ist so grausam, es ist so sinnlos, es ist einfach nur Schwachsinn. Kann sein. Das ist das gute Recht von diesen Programmierern, den letzten Murks herzustellen. Wenn es sich ein Publisher findet oder eine Plattform, die es veröffentlicht, dann ist es okay. War in diesem Fall ja so. Und trotzdem ließen sich alle möglichen Nachrichtenseiten nicht nehmen, darüber zu berichten um dazu zu sagen, wie furchtbar es ist. Und über kein Spiel wurde vermutlich, außer vielleicht die ganz großen Titel, so viel berichtet, auch von diesen Seiten, wie über Hatred. Tja, was hat das zur Aussage gehabt? Natürlich dann die obligatorischen vernichtenden Noten für dieses bösartige Machwerk, aber meiner Ansicht nach eine Heuchlerei. Das Spiel ist vielleicht wirklich Murks, aber das Ganze drumherum fand ich höchst unterhaltsam und daher taucht das in meiner Liste als positive Erwähnung auf jeden Fall auf. Ja, das wäre definitiv bei mir auch der Fall gewesen. Es ist das Spiel unserer Herzen in diesem Jahr, aber ich habe so viel gespielt, dass es da doch Spiele gab, die doch noch ein bisschen besser waren als Hatred. My name is not important. Und da ist mein Platz 5, und das sage ich wirklich in der Vorbehalt, und wirklich, die Qualität ist extrem hoch gewesen in diesem Jahr. Es ist Fallout 4. Fallout 4 auf Platz 5. Wir haben darüber gesprochen im letzten Podcast. Es unterhält mich gut. Ich kann mich gut in diese Welt reinfühlen. Ich werde das Spiel auch noch weiterhin spielen, auch noch viele Stunden. Ach ja, wir haben drüber gesprochen, ausschweifend, und das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Tolles Spiel. Ja, das ist ein tolles Spiel, das stimmt. Mir dann auf Platz 4, wenn man so möchte, The Beginner's Guide. Ein Titel, der mich zuerst schon interessierte, da ich ja The Stanley Parable sehr, sehr gut fand und sehr unterhaltsam, den ich mir aber vielleicht nicht unbedingt geholt hätte, wenn ich nicht deine Empfehlung nochmal ausdrücklich erhalten hätte und dann doch auch im Zuge des Podcasts natürlich, um mich darauf vorzubereiten, das Spiel gespielt habe. Und ich habe es genossen, jede Sekunde der 90 sehr kurzweiligen Minuten. Und eine Erfahrung, die das Spiel auch abseits des Spieles an sich bot, und darauf war es ja auch im Endeffekt ausgelegt, auf nichts anderes, hat gegriffen. Deswegen eine einmalige Erfahrung in diesem Jahr, die in dieser Form kein anderes Spiel mir geboten hat. Mit Platz 4 auf jeden Fall gut im Rennen. Ja. Mein Platz 4 ist für mich eine Überraschung. Ich habe schon vermutet, dass mir das Spiel gefallen könnte, aber dass es dann doch so gut ist und ich so in diese Story reinkomme, hätte ich nicht gedacht. Ich spreche hier von Life is Strange. Ja, ich war wirklich skeptisch. Ich habe gedacht, oh, so ein Arzi-Fazi in die Coming-of-Age-Gedöns, wo ich auch noch ein junges Mädchen spiele, ob ich mich da so reinversetzen kann, nachdem ich ja schon bei Gone Home damals solche Schwierigkeiten gehabt habe. Das war ja so eine ähnliche Coming-of-Age-Geschichte. Da hat es wirklich gegriffen. Life is Strange erzählt eine Geschichte von einer jungen Frau namens Max Carfield, die an eine Uni kommt, eine Kunstuni oder Fotografie. Sie möchte Fotografie studieren und entdeckt ihre Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren, nämlich die Zeit zurückzuspulen und ihre Entscheidung, die sie tätigt, zu ändern. Das ist ein Adventure, wie ja, die Telltale-Adventure sich so ein bisschen spielen. Allerdings hat man da tatsächlich das Gefühl, man verändert da was mit seinen Tätigkeiten. Und das Schöne ist, dass diese Rückspulfähigkeit auch spielmechanisch ganz interessant ist. Ich kann zum Beispiel eine Entscheidung fällen und wenn ich die gefällt habe, kann ich die gleichzeitig wieder rückgängig machen. Und kann so gucken, was passiert denn eigentlich, wenn ich mich entscheide. Allerdings wirken die in der Tiefe nach. Irgendwann kann ich nur von bestimmten Momenten die Zeit wieder zurückspulen. Wenn dieser Moment dann vorbei ist, geht es wieder nicht und so weiter. Also ich kann nicht beliebig hin und her springen. Ist eine ganz interessante Geschichte, die auch recht komplex ist. Die Charaktere sind toll gezeichnet. Es fühlt sich alles organisch an und es hat einfach eine ganz tolle Atmosphäre. Life is Strange, mein Platz 4. Im Jahr 2015. Vielen Dank. Don't Not. Ja, jetzt komme ich bei mir in Gefilde, die rein auf der Laune basieren quasi. Hätten auch schon vielleicht mit Platz 4 getauscht werden können, aber ich habe es jetzt hier so stehen und da kommt auf Platz 3 erstmal Mortal Kombat 10. Ich bin selbst von mir überrascht, was ich nochmal für einen Narren gefressen habe an der Mortal Kombat-Reihe mit dem großartigen und genialen Vorgänger, der, wenn er im letzten Jahr erschienen wäre, mindestens einen weiteren Platz nach oben gerutscht wäre. Tolle Spiele, Kampfspiele, die nicht unbedingt mein Steckenpferd sind, aber Mortal Kombat hat mich gereizt, da passt einfach eins zum anderen. Die Präsentation, das Kampfsystem, die Story, ein Paket, was mich viele, viele Stunden an den Fernseher gefesselt hat. Und was soll man dazu noch großartig sagen, außer finish him. Ja. Überrascht mich, die Wahl von dir. Aber gut. Platz Nummer 3. The Witcher 3. Ja. Irritiert mich, dass dieses Spiel nicht noch höher auf in dieser Liste zu finden ist, aber oft habe ich beim Spielen gedacht, ist es wirklich das, was man haben möchte? Und manchmal dachte ich ja, manchmal dachte ich nein. Witcher 3 ist unglaublich groß, es erzählt eigentlich tolle kleine Geschichten. Die Welt sieht toll aus, das Spiel sieht wundervoll aus und trotzdem sehne ich mich nach einem neuen Gothic. Das schmälert die Leistung vom Witcher nicht. Und ist vielleicht auch Zeugnis meines doch etwas sehr eigensinnigen Geschmacks. Ich freue mich auf den kommenden DLC in diesem Jahr. Der wird wieder fantastisch groß und ich werde es auch mit Leidenschaft spielen. Aber trotzdem, irgendwie etwas sagt mir in meinem Herzen, The Witcher 3 gehört nur auf Platz Nummer 3. Ja, in meinem Herzen muss irgendetwas schiefgegangen sein, denn anders kann ich mit dem Platz 2, den ich für mich ausgewählt habe, nicht erklären. Ich möchte nur noch mal erwähnen, ich habe in diesem Jahr wirklich wenig neue Spiele gespielt. Ich hätte es gerne auch anders, aber ich muss leider sagen, FIFA 16 ist für mich das zweitbeste Spiel des Jahres gewesen, beziehungsweise das Spiel, was ich am zweitliebsten im 2016 gespielt habe. Da führt kein Weg dran vorbei. Spielstunden sprechen da wohl dann doch die eindeutigste Sprache. Plus bisher, und das ist FIFA-Rekord, weder die CD noch ein Controller zu Bruch gegangen, zeigt eigentlich, dass das Spiel durchaus eine gewisse Reife erhalten hat. Oder du? Nein, ich habe garantiert keine Reife erhalten. Gesetztheit, Borniertheit. Ja, Geiz ist es. Der Geiz hält mich davon ab, mein Eigentum zu zerstören. Nein, FIFA 16 ist das Paket, wie immer. Es hat nach wie vor viele, viele Dinge, die ich verbessern würde persönlich. Trotzdem macht es auch viel, viel wieder richtig. Eine Fußballsimulation, wie ich sie jetzt doch wieder mag und zu schätzen und auch zu empfehlen weiß. Und dieses Platz 2 ist vermutlich auch einfach nur daher geschuldet, dass ich weiß, es geht viel, viel schlimmer und viel, viel furchtbarer und es ist gut. Und ich werde es auch irgendwann mal wieder weiterspielen, wenn mich denn mein Platz 1, der bestimmt vollkommen überraschend nachher kommen wird, man dazu kommen lässt, andere Spiele zu spielen. Wer das wohl sein wird. Ja, dieses fremdbestimmt sein, das macht mir im Augenblick keinen Spaß, aber ich habe keine Wahl. So ist das. Ich hatte auch keine Wahl. Mein Platz 2 ist ein Spiel, auf das ich mich schon so lange gefreut habe. Für dich ist es ein alter Hut. Für mich war es damals noch frisch und neu. Ich spreche hier von GTA 5 in der PC-Version. Ja, mainstreamiger geht's nicht, aber es macht so viel richtig, so viel Spaß. Die Spielwelt ist fantastisch. Ich hatte sogar kurzzeitig darüber nachgedacht, ein reines Videoformat nur mit Spaziergängen zu füllen von GTA. Also wo ich so denke, ja, heute erklimmen wir mal den Berg und gucken uns das mal an. Ja, habe ich dann verworfen, die Idee. Aber dieses Spiel ist einfach fantastisch. Die Charaktere sind grandios und ich denke, über GTA 5 wurde auch schon viel geredet. Aber es ist einfach ein sehr unterhaltsames, sehr, prägendes Spiel auf irgendeine Art und Weise. Ich denke, die Open World ist super. Ja. Ja, GTA 5, das hat mich jetzt auch ein wenig überrascht. Wie gesagt, das ist in meiner Erinnerung schon relativ weit zurück. 2 Jahre. Gerutscht. Das hätte ich auch vielleicht... das kann auch... Meine Güte, also das ist wirklich ein sehr alter Hut. Aber okay, jedem das seine. Für mich war es neu. Ja. Also bei mir... Ganz überraschend und nicht zu erwarten, Fallout 4 mit gehörigem Abstand auf Platz 1. Wenn ich mir in 2016/15 nur ein Spiel zulegen dürfte, rückblickend betrachtet, dann wäre das natürlich Fallout 4 gewesen. Es hat Spaß gemacht, es macht immer noch Spaß, man kann so viel entdecken, die Welt ist riesig, die Welt ist lebendig, die Welt ist eine Apokalypse, sie ist nicht perfekt und trotzdem ist alles so, wie es sein soll. Ich kann selbst den negativen Aspekten etwas Gutes abgewinnen oder mir schönreden. Oder es gefällt mir einfach. Je nachdem, nichts hat mich so fasziniert und so viel Spaß gemacht, wie die Reise durch das postapokalyptische Boston und die Suche nach Menschen, die mir eigentlich egal sind, aber ich möchte Erfahrungspunkte haben und tolle Sachen kriegen, um dann Monster zu töten. Oder auch Freunde. Das klingt nach, die haben nur drei. Ja, wie ich ja schon bei Fallout sagte, dass tatsächlich durch dieses neue Kampfsystem und die neuen legendären Gegner hat es wesentlich noch mehr von Diablo, weil man ja nur durch diese Gegner legendäre Gegenstände bekommt, die einen... Ich komme in meiner Welt momentan. Ja, so ist es nämlich. Also, Fallout 4, alles andere als Platz 1. Naja. Tja. Ja, ich kann es verstehen. Ich kann es doch verstehen. Mein Platz 1 ist, es gibt Spiele, die wirken einfach in der Tiefe nach. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich es tatsächlich auf die 1 packen soll, aber eigentlich auch gar nicht so lang. Weil wenn man mal ehrlich ist, ein gutes Spiel muss eigentlich unbedingt Freude bereiten. Ein gutes Spiel muss auch nicht immer spielbar sein. Ein gutes Spiel muss etwas mit dir machen. Und im besten Fall macht es etwas mit dir, wenn du das Spiel ausmachst. Und wirkt einfach in der Tiefe nach. Und ich rede natürlich von The Beginner's Guide. Wir haben viel und lang darüber gesprochen. Kein Spiel in diesem Jahr hat mich dieses Jahr so emotional berührt, so ans Denken bekommen. Das kann ja, ich bestätigen. Wie dieser Titel. Und ich finde, wenn ein Spiel das schafft, dann gebührt ihm meiner Meinung nach auch ohne jeden Zweifel ein erster Platz. The Beginner's Guide. Top 1. Und hört euch unseren Podcast an. Dazu ist nur zu empfehlen. Der war geil. War geil, ja. Der war geil. Aber vorher spielen. Besser ist das. Jo. Okay, kurzer Break für uns und für euch. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit einer kleinen Vorschau auf dieses Jahr. Ja, in dem letzten Teil dieses Podcasts blicken wir, wie eben angeteasert, schon auf das Jahr 2016 und auf die Spiele, die für uns wohlgemerkt, interessant scheinen. Ja? Ich mache mal den Anfang mit einem Titel namens Firewatch. Ist ein Indie-Titel und man spielt dort einen Park Ranger, der seinen ersten Tag im Park erlebt oder seine ersten Tage und dort von einer Person aus der Zentrale über sein Walkie-Talkie informiert und darüber entspannt sich eine ziemlich spannende Thriller-Geschichte. Man spielt das Ganze aus der First-Person-Sicht, hat ein großes Areal, was man mehr oder weniger frei begehen kann und ich bin gespannt, es sieht vom Trailer her sehr interessant und sehr spannend aus und ja, ich werde es mir holen, ich werde drüber sprechen. Ja, mich wird dieses Jahr vor allem Silence, The Whispered World 2 interessieren. Eigentlich sollte das Spiel schon 2015 rauskommen, aber der Release hat sich verschoben. Ein Point-and-Click-Adventure von Daedalic. Im Gegensatz zum Vorgänger wird eine neue, andere Geschichte erzählt. In der es um, ich meine, zwei Schwestern geht und das Ganze in einem, Kriegsszenario soweit bekannt ist. Zunächst, wenn man Whispered World 2 gehört hat, hätte man natürlich erstmal gedacht, dass das die Geschichte um Cedric weitergeführt wird. Gut, aber im Grunde war die ja zu Ende erzählt. Daedalic ist im Grunde Garant dafür, schöne Geschichten zu erzählen. Die grafische, oder das, was man jetzt zumindest schon von den grafischen, vom grafischen her sehen konnte, war wieder sehr, sehr schön. Also ich denke, das wird bestimmt wieder ein guter Titel werden. Ja, zumal die sich ja wirklich viel Zeit dafür gelassen haben und The Whispered World ist wohl eines der beliebtesten Daedalic Adventures. Also da werden sie viel Energie investieren. Ja, ich fasse mich ganz kurz. Ich möchte nur erwähnen, XCOM 2 erscheint vermutlich im Februar diesen Jahres. Moment, ist das ein Titel für dich? Das ist ein Titel für mich, ja. Tatsächlich? Nachdem Teil 1 des Reboots ja schon ein Überraschungserfolg war, war es nur zwangsläufig, dass dann jetzt auch ein Nachfolger erscheinen wird. Ja, und so ist es. Hundenstrategie in einem Setting Menschen gegen außerirdische Invasoren um die Errettung unserer Existenz, der Freiheit unseres Planeten. Ja, vermutlich genauso spaßig und spannend wie der Vorgänger und vermutlich ein ähnlicher Hit. Ja, Freiheitskampf, da geht es auch im Ubisofts Open World Spiel The Division drum. Ich hoffe, dass wir so ein paar Leute formiert bekommen, die zusammen durch das New York, glaube ich, das zerstörte New York schlendern und dort ein Squad gründen, um uns gegen andere Spieler zu behaupten. The Division, ein alter Hut im Grunde, ich glaube, vor 2 Jahren das erste Mal aufgetaucht, das Bildmaterial. Dann gab es Diskussionen um Grafik, Downgrades, pipapo. Spannender Titel nach wie vor, ich finde diese postapokalyptische Welt ziemlich cool im Grunde. Und ja, mal sehen, was draus wird. Ein weiteres Spiel, das mich 2016 interessieren wird, ist Unravel, ein 2D-Plattformer. Dreht sich um ein kleines Wesen, das aus einem Garnfaden besteht. Sein Name ist Jani. Und ja, wir werden im Laufe des Spiels müssen wir mit ihm kleine Rätsel lösen, die unter anderem auch mit einem an ihm hängenden Faden gelöst werden können. Also er kann sich daran an irgendwelchen Objekten hochziehen, nutzt diesen Faden eben auch, um auch anderweitig sich irgendwie fortzubewegen und Hindernisse zu überwinden. Ja, es hat eine niedliche Optik, die Physik-Engine, die ist sehr, sehr, also alleine schon in den kleinen Trailern, die man dazu gesehen hat, schon sehr, sehr überzeugend. Das Ganze wirkt ziemlich realistisch, wenn man das so sagen kann. Es ist einfach niedlich und ansprechend. Und man möchte einfach diesem kleinen Wesen helfen. Traurig. Aber schön. Ja, traurig. Traurig sind auch die Nachrichten, die ich zu meinem kleinen Doppelpack an Spielerscheinungen in 2016 erwähnen möchte. Street Fighter 5 und Dead or Alive Extreme 3 erscheinen beide ebenfalls im Februar nächsten Jahres. Street Fighter 5 ist natürlich logischerweise die Fortsetzung der beliebten und berüchtigten Street Fighter Reihe, exklusiv für den PlayStation und PC. Hat direkt schon mit dem ersten kleinen Skandal zu kämpfen. Eine Kämpferin nämlich hat sich in der aktuellen Alpha-Version bei einem Move, den sie ausführt, auf ihren nackten Hintern gehauen. Oh Mann. Daran haben sich so viele Spieler gestört. Oh Mann. Das wäre sexistisch. Und was soll das denn? Und Capcom hat es dann direkt entfernt, worauf der Aufschrei dann noch lauter wurde. Was ist denn soll, das Spiel zu zensieren und was für eine Welt man eigentlich lebt. Und so hat Street Fighter 5 quasi schon direkt den ersten kleinen Skandal mit an der Backe. Und ähnlich sieht es aus bei Dead or Alive Extreme 3, das ich ja schon im letzten Podcast ankündigte, die Volleyball-Simulation aus dem Hause Tecmo erscheint nicht hierzulande oder im Rest der Welt außerhalb von Japan aufgrund der kontroversen Darstellung des weiblichen Geschlechts in diesem Spiel und kann daher nur von Exportfreunden bezogen werden. Ja. Aber, ne, für den kleinen Lüstling in uns beiden Spiele hochinteressant in ihrer Urform. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Sagt der Volksmund. Völkisch, könnte man sagen, geht es auch weiter mit einem Ubisoft-Titel, wo man nämlich einen Stammeshäuptling spielt, einen Stammeskrieger, wohlgemerkt. Ich rede hier von Far Cry Primal. Ja, mal sehen, was draus wird. Far Cry in der Urzeit mit mächtigen Mammuts und zähmbaren Säbelzahntigern könnte was werden. Kann aber auch nicht so toll sein. Dass das Thema ein ganz heißes Eisen ist, musste Roland Emmerich ja schon mit seinem 10.000 BC erfahren. Nicht unbedingt sehr massenkompatibel, der Neandertaler und diese merkwürdige Fantasiesprache, die sie sprechen und dieses komische Beastmaster-Gimmick, was sie ihm da auferlegen. Aber es scheint ja so aber es ein bisschen ist Far Cry. Zeitgeist auch zu sein. Das ist so ein neues Trendthema. Nach Zombies und was wir sonst so hatten in den letzten Jahren. Der steinzeitliche Mensch mit Fantasiesprache könnte was werden. Es könnte das Jahr des Neandertalers werden. Ja, wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Und ich bin gespannt auf Day of the Tentacle Remastered von Double Fine. Ja, wie der Name schon sagt, die überarbeitete Version, die angepasste Version des Klassikers Day of the Tentacle. Also auch da hat man jetzt schon Bilder gesehen und also es soll sich optisch nicht großartig vom bekannten Vorgänger unterscheiden. Ich habe den damals nicht spielen können und deswegen freue ich mich umso mehr jetzt auf den Titel. Hat er noch ein Werbeinterface? Ich weiß es gerade nicht. Ich hoffe nicht. Naja, lassen wir uns überraschen. Ja, im März erscheint dann voraussichtlich schon das Spiel des Jahres 2016, nämlich Uncharted 4, A Thief's End, der vierte und voraussichtlich letzte Teil der Reihe um Nathan Drake. Die ersten Bilder lassen einiges versprechen. Spannend dürfte die Multiplayer-Komponente sein, die sie jetzt einführen, auch dadurch, dass man einen zweiten Spieler spielen wird während des Spiels. Vielleicht auch dann in einer Koop-Mission-Kampagne. Mal abwarten. Der Bruder von Nathan Drake wird nämlich ein Protagonist sein, ein wichtiger. Ja, das könnte interessant werden oder schlimm, aber wenn ich das Leuten zutraue, trotzdem meine verachtete und verhasste Multiplayer-Geschichte mit einzubauen, so dass es aber auch allen Leuten Spaß macht, auch Multiplayer-Muffeln wie mir, dann sind es die Jungs von Naughty Dog. Deswegen schauen wir mal. Das wird sicherlich ein Highlight. Ja, und noch mehr Testosteron gibt es bei Doom. Doom kommt, erscheint 2016 und wird das Shooter-Genre revolutionieren, indem es eine Regression des Gameplays einleiten wird. Man wird brachiale Action erleben, wie man sie nur Anfang der 90er oder Mitte der 90er kannte. Ja, ich freue mich. Vor allen Dingen auf die Kettensäge und ich hoffe, dass das Spiel dann hier auch in seiner Ganzheit erscheint. Aber ich gehe mal davon aus, die Zeiten, die haben sich ja doch etwas geändert. Ich freue mich jetzt auf nichts mehr weiter. Das alles andere lasse ich mich überraschen. Da ist so weiter jetzt kein Spiel, das ich irgendwie auf dem Plan hätte. Doch, außer eins, von dem ich eigentlich ausgegangen bin, dass es 2015 erscheinen wird. Stardew Valley. Ah. Das ich schon mal vor 2 Jahren vorgestellt habe. Und das jetzt wirklich tatsächlich fertig ist. Und toi. Ja, also da würde ich mich jetzt schon drauf freuen. Doch, ja. Farming Simulator. Trifft auf Zelda, trifft auf Animal Crossing. Ja. Alles drin, was man sich wünscht. Ja. Ja, alles drin, was man sich wünscht, ist bei Hitman leider nicht, denn es wird in Episodenform veröffentlicht, aber nachdem ich den Vorgänger ja schon so großartig fand, habe ich das Vertrauen, dass es unter Umständen auch in diesem Fall zumindest interessant sein sollte. Das ist aber Vertrauen. Ich denke, dass sich aber eine Episodenform im Spiel gerade bei Hitman noch eher anbietet als bei anderen Spielen. Warum nicht? Warum sollte das keine gute Idee sein? Denn das Spiel an sich ist eh schon immer sehr episodenhaft gestaltet. Von daher kann ich das mit einer passenden Präsentation durchaus auch im Episodenmodus ertragen. Zumindest bin ich gespannt darauf, wie es am Ende umgesetzt wird. Ja, da bin ich d'accord. Spannend wird es auch bei folgendem Titel. Halo Games wird ein Weltraum-Sandbox-Spiel ins Rennen schicken namens No Man's Sky. Wenn ich riesig sage, dann meine ich wirklich riesiges Universum, wird zu bereisen sein. Millionen von Planeten wird man frei begehen können und vor allen Dingen, und das ist der Clou, man fliegt von Planet zu Planet in Echtzeit. Man setzt sich in sein Raumschiff rein, hebt ab, fliegt ins All, fliegt zum nächsten Planeten, landet da wieder, steigt aus und guckt sich die Welt an. Problem ist natürlich bei solchen Spielen, dass das alles prozedural generiert ist und folglich die Gefahr besteht, ja häufig denselben Planeten zu finden oder einen sehr ähnlichen Planeten, nicht denselben, aber einen sehr ähnlich gestalteten Planeten zu entdecken und dass sich das dann alles sehr ähnlich anfühlt. Es bleibt abzuwarten, was draus wird. Ich hoffe nur das Beste und ja, ich weiß, dass ihr da draußen auch die Daumen drückt. Wir sind gespannt. 16-Bit Malo? Ja, darüber hinaus habe ich nichts mehr anzumerken. Es gibt ja ein paar Spiele, die noch interessant sein könnten, aber nicht müssen. Von daher schauen wir mal, was 2016 noch so im Köcher hat. Ja, das nächste Spiel auf meiner Liste ist Torment Tides of Numenera. Der geistige Nachfolger zu Planescape Torment. Einem sehr, sehr guten Rollenspiel-Adventure. Ja, Mix kann man was sagen. Hoffentlich erscheint er in diesem Jahr. Ich muss aber erstmal das Original durchspielen und dann kann ich mich drauf freuen. Aber ich denke, all die Leute unter euch, die Planescape Torment schon gespielt haben und gemocht haben, die werden sich mindestens genauso freuen wie ich an dieser Stelle. Ja, der nächste Titel auf der Liste ist wieder ein bisschen kontroverser zu betrachten. Mafia 3. Ja, Mafia 3 wäre für mich einer der Titel des Jahres. Leider, leider, leider ist da nichts mehr mit der italienischen Mafia im Gepäck, sondern man spielt eine illustre Gruppe unterschiedlichen Geschlechtern und unterschiedlichen Ethnien, möchte ich mal sagen, in den 70er Jahren. Und das hat nichts mehr mit der originalen Mafia zu tun, die ich ja doch so interessant finde. Schade, mal gucken, was draus wird. Vielleicht wird ja doch ein ganz okayer Open-World-Titel draus. Mal sehen. Trotzdem schade. Dafür muss der Name Mafia an und für sich nicht auf dem Produkt stehen. Ja, und dann, und dann, und dann, und dann, ein South Park-Spiel, The Fractured But Whole, heißt es. Und du, lieber 16-Bit-Malo, hast einen interessanten Gedanken in den Raum geworfen. Nämlich? Ja, nämlich, warum sollte Final Fantasy, was ist los mit mir? Warum sollte South Park schon wieder ein Rollenspiel abliefern? Warum könnte der nächste Ableger nicht was vollkommen anderes sein? Genau, und das hat mich dazu bewogen, mal darüber nachzudenken. Ja, was könnte es denn sein? Naheliegend wäre beispielsweise ein Point-and-Click-Adventure, was ich jetzt nicht so schlimm finde, aber auch nicht so toll. Da wünscht man sich ja doch irgendwie was Besonderes. Ja, der Zeichen- oder Grafikstil der Serie lässt ja auch nicht arg viele Möglichkeiten zu, wenn man das nach wie vor authentisch anhand des Ursprungsmaterials machen möchte. Vielleicht ein 2D-Plattformer, aber um Gottes Willen, bitte bloß kein 2D-Plattformer. Bitte, bitte nicht. Dann lieber doch wieder ein Rollenspiel. Ja, ein waschechtes Rollenspiel bringen die Jungs von Piranha Bytes dann ins Rennen und damit auch gleichzeitig der Titel, auf den ich mich wohl am meisten freue, nämlich Elex. Ja, Elex von den guten Gothic-Machern Piranha Bytes. Diesmal ein bisschen weg vom Fantasy-Setting, ein wenig Sci-Fi reingemixt und fertig ist das super Rollenspiel. Ich freue mich und ich weiß, andere grenzenloses Vertrauen wird sicherlich hochgeschätzt werden. Es wird genauso spielen wie jedes Spiel von Piranha Bytes und das ist auch gut so. Das ist auch genau gut so. Ja, und der letzte Titel auf meiner Liste, ja, ein Spiel, naja, eigentlich freue ich mich damit darauf schon mit am meisten drauf, Mass Effect 4 Andromeda, wenn es denn dann tatsächlich 2016 kommt. Ich hoffe nur nicht, dass BioWare da das Gleiche macht wie mit der Dragon Age-Reihe, das so ein bisschen mit Sammelgegenständen zu spammen und ja, da von der Story ein bisschen wegrücken. Dann doch lieber ein relativ lineares, aber trotzdem sehr entscheidungsfreies Mass Effect. Das wäre mir dann doch lieber. Ja, und damit sind wir auch durch. Das sind unsere Wünsche für das nächste Jahr oder die Titel, auf die wir uns am meisten freuen im nächsten Jahr. Mal gucken, was da so kommt. Ich meine, natürlich in diesem Jahr schon wieder. Man könnte meinen, dass wir diesen Podcast zu einem anderen Zeitpunkt aufgenommen haben. Die Zeitmaschine würde es grüßen. Ja, ist natürlich nicht wahr. Ne? Ist natürlich nicht wahr. Na gut, ich würde sagen, das war's. Verabschieden wir uns jetzt. Der Podcast ist jetzt wirklich dem Ende nah, also würde ich so fast noch sagen. Zeit. Hier noch Zeit. Ja, das, Bock auch noch. Das Gefühl habe ich auch so langsam. Ist noch viel zu sagen, aber vielleicht noch viel mehr, ja. Heben wir es uns auf fürs nächste Mal und wir sagen Tschüss, ne? Ja, oder haut rein, Leute, bleibt sauber. Auf Wiedersehen. The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this?